Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 12 2022, wo wir über die News im November 2022 sprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, ich habe mich auch wieder eingefunden. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wir legen gleich los mit dem Bereich Anime in Deutschland. Da beschäftigt uns zunächst die Disc-Veröffentlichung von Film 25, die Halloween-Braut. Da gab es zunächst Anfang des Monats eine News dazu, dass der Disc-Release eine FSK-Freigabe bekommen hat, also diese schicke bunte Zahl, die immer auf dem Cover steht, die Jugendfreigabe. Und die FSK hat den Film dann am 4. November offiziell als freigegeben ab 12 Jahren eingestuft. Das ist dieselbe Einstufung, wie auch der Kino-Release hatte und dieselbe Einstufung, wie alle anderen Con-Filme außer Film 2 hatte. Film 2 hatte eine Freigabe ab 6, die ganzen anderen Filme sind ab 12. Und auch Film 25 hat dann für sein Disc-Release diese Freigabe bekommen. Sicherlich keine große Überraschung. Was dann aber kam, war doch eine größere Überraschung, denn der Disc-Release war vorläufig angekündigt gewesen für den 1. Dezember 2022, damals noch im Mai diesen Jahres, haben sie ja schon mal vorläufig angegeben. Dann kam aber die Meldung per Newsletter und dann auf der Webseite von Crunchyroll Shop, das ist die ehemalige Webseite von Kaze, und basierend auf dieser News hat dann Crunchyroll auf ihrer Newsseite, die scheinbar unabhängig redaktionell ist, eine News gemacht, auch über die Verschiebung, denn unter dem Überschrift Halloween im Februar wurde eine Verschiebung des Films auf voraussichtlich Februar 2023 angekündigt. Das war für viele Fans, haben damit nicht gerechnet, weil Film 24 wurde damals auch oft verschoben und dann zuletzt nur so 2 Wochen nochmal, aber 2 Monate ist ja schon ordentlich. Dann kam aber tatsächlich relativ schnell eine Woche später das Kommando zurück, weil in der Pressemitteilung haben sie das Veröffentlichungsdatum von Film 25 mit dem 15. Dezember 2022, also nur eine 2-wöchige Verschiebung, angekündigt. Da haben wir von ConNews dann auch nochmal pressemäßig angefragt bei Crunchyroll, hey, stimmt das? Weil vorher gab es ja die News. Und dann hat Crunchyroll gesagt, ja, das stimmt. Und dann wurden die Webseiten aktualisiert. Aus der Schlagzeile auf Crunchyroll Shop wurde aus Halloween in Februar wurde dann Halloween in Weihnachten. Die News wurde umgeschrieben, ohne dass man geschrieben hätte, dass man irgendwie das aktualisiert hätte. Also quasi Spuren verwischen, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen wollen würde. Und im folgenden Newsletter 6 Tage später wurde dann nochmal nachgereicht, ja, tut uns leid, im letzten Newsletter hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Release von Film 25 ist doch am 15. Dezember, also ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, das ist ja so, ich hatte ja schon Film 24 erwähnt, da haben wir ja schon viel drüber geredet mit den dauernden Verschiebungen, dass das Kaze manchmal so ein bisschen frustrierend ist bei Kaze und sie nicht gut dastehen lässt. Und jetzt haben wir hier wieder das, dass sich der Publisher, der ja inzwischen Crunchyroll auch offiziell heißt, unnötig selbst irgendwie in die Bredouille gebracht hat. Und ich frage mich, wie sowas passieren kann, dass man, es passiert ja, also das ist ja nicht einfach nur ein Tippfehler, dass man dann im Newsletter irgendwie groß mit der Überschrift und dann einen ganzen Text unter das Datum reinschreibt. Das ist ja nicht nur Vertipper, also da muss bei der internen Kommunikation bei Crunchyroll ja ordentlich was schiefgelaufen sein. Und also ich stehe der ganzen Sache einigermaßen perplex gegenüber, muss ich zugeben. So, vielleicht nochmal den jetzigen tatsächlichen Release-Termin sagen. Wir sind jetzt doch ein bisschen durcheinander gekommen. Es ist der 15. Dezember. 15. Ja. Genau, ja, es ist tatsächlich, man merkt es auch jetzt hier, kommunikativ ein bisschen schwierig, was denn jetzt nun für einen Termin gilt. Kommunikation ist bei sowas ja das A und O. Und Ja, vieler Teufel, der hat ziemlich sehr gewütet, würde ich mal sagen, wenn man es darauf schieben möchte, weil zwischen Februar und Dezember, da ist ja doch noch ein bisschen was dazwischen. Und wenn man da immer wieder die Termine umwirft, ist natürlich auch mit der Planbarkeit ein bisschen schwierig. Wir haben ja doch, muss man sagen, Gott sei Dank, relativ viele Veröffentlichungen, was so Detektiv Conan angeht, sei es jetzt vom Manga, aber auch natürlich die DVDs und Blu-rays, was da rauskommt. Und da plant man natürlich schon so ein bisschen, wenn man aufs Geld gucken muss, naja, wofür gebe ich es denn aus, wann kann ich es denn ausgeben und so. Und wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit, da überlegt man dann natürlich auch, ja, schreibe ich das jetzt auf meinen Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Und wenn man dann sieht, na, es kommt im Februar, dann ist das wohl erst fürs nächste Jahr, wenn ich es auf den Wunschzettel schreibe. Deswegen schreibe ich es lieber nicht drauf und kauf mir dann was anderes oder wünsch mir was anderes. Ja, das sind halt so Sachen, das ist halt einfach blöd, ja, wenn man das nicht klar kommuniziert. Und ich sage immer so eine Verschiebung, das kann ja mal sein. Aber hier lief es, glaube ich, nicht ganz rund insgesamt. Das ist dann immer ein bisschen schade. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es dann jetzt noch dieses Jahr rauskommt. Der 25. Film ist auf jeden Fall eine super Sache für Weihnachten jetzt tatsächlich, wenn man sich das jetzt noch irgendwie wünscht, dann besteht halt jetzt hoffentlich auch, wenn das in der Hoffnung, dass sich nichts mehr ändert, auch wirklich die Möglichkeit, das noch an Weihnachten zu bekommen. Das ist sicherlich für viele, auch die jüngeren Fans, die irgendwie vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche haben, eine gute Gelegenheit, sich den Film nochmal zu wünschen, wenn du den haben möchtest. Und ja, das ist dann schön, dass es jetzt im Dezember rauskommt, aber wirklich dieses Drumherum, ich muss auch sagen, ich habe da. Ja, es ist einfach nicht gut gelungen. Ja, muss man sagen, also es war ja ein Auf und Ab, muss ich jetzt sagen. Also gerade als der Film dann verschoben wurde, kam dann natürlich, warum und wieso und kann doch nicht wahr sein und jetzt noch länger warten, und dann geriet der Publisher erstmal so ein bisschen, naja, in nicht so schönes Licht, weil Verschiebungen sind ja generell nicht schön. Dann, als wiederum das Ganze korrigiert wurde, war natürlich, boah, Gott sei Dank, es ist doch hier jetzt noch dieses Jahr. Freut mich ja, dass ich den Film doch noch dieses Jahr bekommen kann. Und dann wurde das Ganze wieder so ein bisschen positiver. Aber so im Großen und Ganzen, ja, was wir auch schon gehört haben, es wirkt wirklich, ja, sehr seltsam. Ich meine, man muss immer zwei Seiten da irgendwie betrachten. Ich weiß jetzt nicht, wie die internen Abläufe bei Crunchyroll sind, wie viele Leute dafür zuständig sind, ob die genug Leute haben oder ob sich die Arbeit da gerade so sehr häuft, dass vielleicht kein Qualitätsmensch da war, der den ersten Artikel, der das mit dem Februar dann gemacht hat, irgendwie, dass der dann einfach nur so, ja, wird schon stimmen, kloppt den mal raus, jetzt kommen hier die nächsten 30 Artikel, die in Warteschleife sind, so schnell, schnell, schnell nach dem Motto, dann kann das natürlich mal durchrutschen, aber ja, schön ist es halt im Groben und Ganzen überhaupt nicht. Also da sollte man zumindest auch gerade bei so einer Presseseite schon mal, ja, vorher drüber gucken und sich auch wirklich absprechen. Das ist, ja, weil so war es im Prinzip doppelte Arbeit für nichts. Es hat erstmal für, ja, negative, ja, weiß nicht, ob es Kritik ist, auf jeden Fall, ja, negative Diskussion gesorgt, was Crunchyroll halt nicht gut darstellen ließ. Und all das hätte man sich halt sparen können, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Absprache und Zeit investiert hätte. Ja, vor allen Dingen, wir kriegen das ja auch mit der negativen Stimmung, wenn dann sowas hochkommt, wenn dann so Sachen verschoben werden. Ich muss immer sagen, so, ich versuche da immer so ein bisschen zu sagen, naja, also so eine Verschiebung, das kann ja immer passieren, das sage ich auch immer wieder hier im Cast. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber halt die Kommunikation drumherum, die muss dann irgendwie ein bisschen stimmen. Da muss man vielleicht auch mal sagen, naja, wieso haben wir denn jetzt den falschen Termin ausgegeben? Warum hat sich das nach hinten verschoben? Warum verschiebt sich jetzt wieder nach vorne? Das sind halt so Sachen so, das kann man doch offen kommunizieren und da kann man vielleicht auch sogar reinschreiben und sagen, ja, hört mal zu, wir hatten da irgendwie eine Abstimmungs Fehler untereinander und ja, jetzt, also der Termin, der steht jetzt auf jeden Fall und das ist der, der drinne steht. Wenn ich so ein Newsletter schreiben würde, ich würde dann auf jeden Fall halt gucken, was haben wir für Releases für den nächsten Zeitraum, bis der nächste Newsletter kommt und würde dann nachfragen bei den zuständigen Abteilungen und dann sagen, ja, so und so sieht's aus. So, wir müssen jetzt berichten, was steht an und dann halt Rückfrage halten und klar, wenn dann die das irgendwie nochmal ändern und nicht Bescheid sagen, dem Marketing-Team ist halt blöd, aber ja, da muss man halt, bevor man den Newsletter vielleicht nochmal abschickt, nochmal nachhaken und sagen, so, ja, steht das jetzt alles und ist okay. Ich weiß nicht, ja. Also insgesamt ist leider ein bisschen unglücklich gewesen. Ein anderes Produkt im Anime-Bereich, was von ein paar Verschiebungen betroffen ist, ist die DVD-Box Nummer 17. Das ist die DVD-Box, mit den ersten 25 Folgen der neuen Staffel, Staffel 6, die jetzt bei ProSiebenMax im Fernsehen gerade läuft. 17 und 18 werden dann diese sechste Staffel abdecken. Die wurde ursprünglich mal auf der Animagic damals, wir erinnern uns, angekündigt, diese DVD-Box, und dann später auf Instagram und anderen Wegen offiziell vom Publisher für den 20. Oktober 2022 angekündigt, was dann schnell in Konflikt damit geraten ist. Da wird es ja vor den Fernsehausstrahlungen erscheinen, der Folgen. Das wäre schon kurios. Crunchyroll hat dann gegenüber connews.org Ende September 2022 exklusiv bestätigt, die Veröffentlichung verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Und bis da und dann hatten wir erstmal nichts. Und jetzt kommt diese News, wo bei Amazon zuerst und dann später auch bei anderen Online-Händlern ein neues Release-Datum für diese DVD-Box 17 angegeben wird. Es ist nämlich der 23. Februar 2023, für den diese Box jetzt da terminiert ist bei den Online-Händlern. Die DVD-Box 18, die zweite Hälfte der Staffel, war ursprünglich für Januar 2023 geplant. Da gab es bisher auch noch kein Update irgendwie, aber ich nehme mal an, das wird sich dann auch noch irgendwie verschieben, war ja eher so ein voraussichtliches Datum. Kurios ist auch, wenn man sich an vorherige Podcasts von uns erinnert, der 23. Februar 2023 ist auch der Termin für die dritte Blu-ray-Box. Die wird laut Online-Händlern auch an diesem 23. Februar 2023 erscheinen. Aus dem Manga-Bereich kennen wir das ja in letzter Zeit des Öfteren, dass wir da mal so Doppel-Releases haben. Im Anime-Bereich hatten wir das jetzt nicht so sehr. Also Box 17 der DVDs am gleichen Tag veröffentlichen wie die dritte Blu-ray-Box erscheint mir doch auch irgendwie ein bisschen kurios. Aber naja, muss mal schauen, wie sich das alles noch zurechtruckelt. Jedenfalls aktuell, was wir haben, ist ein neuer Termin für DVD-Box 17 mit Folge 434 bis 458, die ersten 25 neuen Folgen der Staffel 6. Voraussichtlicher Veröffentlichungstermin laut Online-Händlern jetzt der 23. Februar 2023. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die DVD-Box-Reihe weitergehen wird. Bin ja inzwischen stolzer Sammler und auch die ja, neuen Folgen dann nochmal zu erleben. Ich meine, jetzt gerade im Fernsehen bzw. Mediathek, die Staffel ist schon ein Highlight, aber sie dann auch nochmal auf DVD nachzuerleben, wird dann im neuen Jahr sehr schön werden. Ja, was die Blu-ray-Veröffentlichung angeht, muss ich sagen, die habe ich jetzt nicht so verfolgt, weil ich ja die DVDs sammle, aber ich würde es auch schon ja etwas seltsam finden, wenn quasi DVD und Blu-ray-Box am gleichen Tag kommen. Das hatten wir ja, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie und deshalb wäre es jetzt etwas seltsam, wenn es denn dann tatsächlich so kommt. Ich meine, wenn es tatsächlich so kommt und alles passt, dann ist das ja auch okay. Dann haben die Blu-ray-Freunde auch schon ihre Box zeitgleich mit den DVD-Freunden und können dann quasi gleichzeitig das Ganze anwerfen. Ja, muss man mal abwarten, was sich da noch so entwickelt. Aber auf jeden Fall schön, dass beides weitergeht. Ja, ich denke insgesamt ist eine schöne Sache, dass die Folgen so zeitnah zum Ausstrahlung auf ProSiebenMax erscheinen. Das ist ja sicherlich ja so gewollt und das ist ja auch mit Blick auf möglicherweise neue Folgen, wenn so ein zeitnaher Release erscheint. Und letztes Mal war ja so das Argument, dass man sagt, okay, wir warten ab, bis die Folgen auf DVD released sind und dann können wir neue Folgen machen. Und wenn das jetzt zeitnah passiert, dass dann auch die DVD folgt nach der Fernsehausstrahlung, dann ist es sicherlich nicht das Verkehrteste. Also steigert, denke ich, eher die Chancen auf eine Synchronisation von weiteren Folgen. Also insgesamt, das finde ich ganz gut. Hier auch wieder so der Punkt Kommunikation. Ja, könnte man also das Produkt könnte, oder die Bewerbung des Produkts, ne, und Veröffentlichung, das könnte man vielleicht so ein bisschen noch anpassen und besser machen. Das ist dann ja auch so ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwie sagt, ja, wir kündigen es da an und ja, dann wird über Amazon halt ein neuer Termin bekannt gegeben, so, das ist dann auch nicht, wie soll ich sagen, die feine englische Art. Also da könnte man das auch irgendwie natürlich optimieren und das, ja, die Verschiebung dann offensiver ankündigen und auch vielleicht dann begründen, warum man sagt, ja, es ist so und so und das andere war ein vorläufiger Termin, keine Ahnung. Also da könnte man sicherlich auch irgendwie was machen. Und was ich dann insgesamt nicht so schade finde an dem Release tatsächlich, weil wir eben auch schon die Blu-ray angesprochen haben, von den, also Blu-ray Box 3 von den ersten Folgen, wo das Remaster drauf kommt, dass man jetzt immer noch diesen DVD-Only-Weg weitergeht bei den Boxen. Soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, ist auch keine japanische Tonspur bei dieser DVD mit gelistet gewesen auf Amazon. Und korrigiere mich da, Lasse. Nee, das ist richtig. Die DVDs Das. werden weiterhin keinen UMU haben. Genau, und sowas, das finde ich halt total schade. Oder auch, dass man das jetzt nicht direkt auf Blu-ray rausbringt, noch zusätzlich. Also nicht entweder oder, aber zusätzlich könnte man es ja auch noch irgendwie rausbringen. Ja, ich tue mich da jetzt so ein bisschen schwer, muss ich sagen, mit dem Release an sich. Aber das, ja, hat jetzt weniger mit dem Datum zu tun, sondern einfach, dass ich mir sage, naja, also das wirkt dann irgendwie schon so ein bisschen, man will ja die Kuh zweimal melken und dann vielleicht irgendwann später nochmal einen Blu-ray-Release rausbringen. Ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit insgesamt und finde das schade, dass man dann jetzt sagt, okay, wir mussten das vorher so machen bei dem DVD-Release und jetzt machen wir es weiter so. Keine Ahnung, da fehlt mir irgendwie die Begründung und das finde ich dann schon sehr schwach, zumal wir halt jetzt wirklich ein Alternativprodukt haben, jetzt wo die ersten Blu-rays draußen sind mit OMU, jetzt noch zu sagen, wir setzen weiter auf den deutschen Sound Only bei der DVD-Veröffentlichung, auch wenn es jetzt ja vorher das eine remastered ist und das hier jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich tue mich da echt schwer mit. Ja, ich kenne jetzt da die Verhandlungen und Verträge nicht, aber vielleicht wurde ja bei der damaligen Verhandlung gesagt, dass die DVDs eben nur ja deutsch-only sind und dass es dann eben auch so bleibt, weil keiner damit rechnen konnte, dass irgendwann doch nochmal Conan in OMU hier in Deutschland erscheint und dass jetzt eventuelle Änderungen bei der Sprachfassung auf der DVD vielleicht mit erheblichen neuen Verhandlungen und Kosten verbunden sind, dass sie das deshalb vielleicht nicht machen, also dass das nicht so einfach ist. Das kann gut sein, ja. Ich finde es halt nur als Kunde aus Kundensicht finde ich das so schade. Ich meine, jetzt haben wir halt wirklich ein Alternativprodukt, was auch super ist, mit den Blu-rays, ja, wo wir jetzt diese Folgen auch nochmal halt einmal in bessere Qualität genießen können, was natürlich auch im remasterten Bildmaterial liegt. Das, wie gesagt, ich weiß schon, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind, aber halt auch, wie gesagt, mit dem Ton, den jetzt noch irgendwie auf die DVD nicht drauf zu packen. Obwohl man halt sieht, okay, es ist auch für alte Folgen, alte Conan-Folgen, ist das möglich prinzipiell. Ja, da finde ich das schon schwach, es nicht zu machen mit dem Argument, naja, wir haben es vorher bei den 16 Boxen nicht gemacht, fangen wir jetzt nicht mit an. Weiß ich nicht. Das da irgendwie den Kunden vorzuenthalten, finde ich halt ein bisschen schwierig, unabhängig davon, oder finde ich halt schade aus Kundensicht so, ne? Also ich würde mir lieber die Box kaufen, wenn da halt beide Tonspuren drauf sind und ich ärgere mich dann halt, wenn es jetzt nicht so ist. Und nur halt, weil es vorher 16 Boxen so war, muss es ja nicht für die Zukunft auch so bleiben. Und ob das jetzt daran liegt, dass die Verhandlungen schwierig sind oder ob es jetzt mehr Geld gekostet hätte, das weiß ich natürlich nicht. Da können wir nur drüber spekulieren. Wahrscheinlich wird es so sein, aber ja, aus Kundensicht natürlich trotzdem irgendwie schwach, wenn man halt, wie gesagt, jetzt zwei Produkte hat, einmal die Blu-ray, die Serie auf Blu-ray, die ersten Folgen und einmal halt jetzt ohne. Ja, finde ich ein bisschen schade. Vielleicht fahren sie aber auch genau die Strategie eben aus dem Grund, dass sie sagen, ja, die DVD ist bisschen günstiger und hat halt die alte Fassung auch mit den deutschen Openings und so. Und die Blu-ray, die ja dann neuwertiger und hochwertiger ist, die hat dann halt die neue Sprachfassung, wo wir natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld für hingeben, um ja sozusagen, dass sie vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung, diese Strategie auch bewusst beibehalten. Man weiß es nicht, es ist, wie du sagst, man kann nur Spekulationen dazu anstellen, warum es so ist und so. Und vielleicht denken sie halt, ja, wenn wir jetzt dann bei der DVD auch diese Tonfassung mit reinmachen, dann verliert die Blu-ray an Attraktivität und die kauft dann keiner mehr. Na gut, das ist natürlich irgendwo ein Argument. Kann ich schon eher nachvollziehen, dass man das so sagt. Sie müssen ja auch ihr anderes Produkt ja, verkaufen, ist klar. Ja. Ja, aber insgesamt natürlich, man hat so den Eindruck, also weil du deutsche Openings, das betrifft ja jetzt diese Folgen nicht mehr auf der Staffel, das wollte ich noch sagen, mit Box 17. Ich meine, jetzt haben wir halt keine deutschen Openings mehr, so. Das, ja, weiß ich nicht. Also finde ich insgesamt, wie gesagt, halt einfach schwierig und ich werde mir die Boxen wahrscheinlich nicht kaufen und darauf spekulieren, dass in 10 Jahren vielleicht mal die Folgen auf Blu-ray rauskommen. Wer weiß. Ja, also ich setze jetzt tatsächlich eher mehr auf die Blu-ray-Boxen. Und dass man dafür mehr bezahlt, das ist natürlich, also ich finde das auch irgendwo gerechtfertigt ja, mit einem remasterten Bild und halt noch den japanischen Ton und so. Da bin ich durchaus auch bereit zu sagen, okay, ich zahle mehr als für die DVD-Boxen. Dass man dann sagt, aus Crunchyroll-Sicht, wir wollen dann den Leuten noch eine günstige Alternative anbieten mit der DVD, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Wir gehen über in den Bereich Manga in Deutschland, doch auch wenn wir vom Anime zum Manga gewechselt sind, die grundlegende Thematik von Verschiebungen werden wir auch in diesem Segment nicht los, denn ich hatte letzte Woche schon über den damals aktuellen Fall im Detective Conan Weekly gesprochen, den Fall Kapitel 1100 bis 1102, wo ich das letzte Kapitel auch schon besprochen hatte, obwohl ich es nur auf Japanisch gelesen habe, weil das Detective Conan Weekly dazu sich verzögert hat. Hier nochmal eine kurze Abriss darüber, wie es mit diesem Fall im Weekly bisher bestellt war. Das erste Kapitel erschien in Japan am 28. September, in Deutschland planmäßig am 3. Oktober. Er hat sich dann einen Tag verschoben auf den 4. Oktober, vermutlich, weil der 3. Oktober, wie wir alle wissen, der Tag der Deutschen Einheit ist, also Feiertag, also vermutlich deswegen. Das zweite Kapitel erschien dann in Japan, natürlich eine Woche später, am 5. Oktober. In Deutschland dann planmäßig 10. Oktober, ist nicht erschienen. Eine Woche später, 17. Oktober, immer noch nicht erschienen. Egmont Manga, komplette Funkstille. Einen Tag später äußert sich Egmont Manga erstmals und bisher letztmals zu diesem Fall. Liebe Detective Conan-Fans, entschuldigt bitte das späte Update zum aktuellen Kapitel von Detective Conan Weekly. Selbiges verschiebt sich wegen einer Kombination aus Verzögerungen bei Datenlieferungen und Übersetzungen noch bis zum 24. Oktober. Vielen Dank für euer Verständnis. Das ist dann auch geschehen. Am 24. Oktober ist dann tatsächlich Kapitel 1101 erschienen. Dann kam ein zweiter Tweet hinterher, noch am 18. Ob das Folgekapitel von diesen Verschiebungen auch betroffen sein wird, also 1102, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Wir versuchen zwar so schnell wie möglich zu sein, aber wie ihr euch sicher vorstellen könnt, sind die Deadlines bei diesem Projekt gnadenlos. Also am 24. ist dann 1101 tatsächlich erschienen. Und dann am 31. Oktober ist 1102 nicht erschienen. Dann kam unser Podcast bald und so, und das haben wir schon mal aufgearbeitet. Und jetzt ist nochmal ein Monat vergangen. Zwischen 5 Wochen seit 1101 da ist und 1102 ist immer noch nicht da. In Japan ist inzwischen Kapitel 1103 erschienen, also da der neue Fall ist schon gestartet und wir hier in Deutschland haben den letzten Fall noch nicht abgeschlossen in unserem Simulpub. Und Egmont Manga, obwohl sie öfters von Fans deswegen angeschrieben werden, mehrmals auch schon, hat dazu bisher öffentlich komplette Funkstille gehalten. Auf keinem Social Media Account oder sonst irgendwo, Website, Newsletter, Twitter, Facebook, was auch immer, gab es, soweit wir wissen, oder auch was, also da hätten wir ja mitgekriegt, wenn er irgendwo, wir Conan-Fans sind ja gut vernetzt, nirgendwo dazu irgendein Statement, komplette Funkstille, das Kapitel ist nicht da, man weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Und so langsam kriege ich fast das Gefühl, sie haben das Projekt eingestampft und es kommt als nächstes nicht die Meldung, wann das Kapitel kommt, sondern ja, sorry, aber das Projekt ist irgendwie durch, weil so wie sich das jetzt gerade anfühlt, dass man hier so 5 Wochen hängen gelassen wird, auch ohne irgendein Update. Also man könnte ja dann sagen, ja, sorry, heute auch wieder nicht, aber wir arbeiten dran irgendwie, habt bitte Geduld, aber nee, gar nichts. Und ja, das, also man fühlt sich als Fan schon so im Regen stehen gelassen, würde ich sagen. Also es ist sehr, sehr schade für eigentlich so ein cooles Projekt. Ja, momentan ist wirklich ja, schade. Also einmal, dass wir über diese Verschiebung eine ganze Zeit reden müssen, was Detektiv Conan angeht. Aber jetzt natürlich auch speziell hier, ja, dass wir da hier keine Informationen bekommen. Also ich habe auch irgendwie große Angst, dass es nicht weitergeht. Also, dass man so lange jetzt nichts gehört hat, das ist schon sehr schade. Ja, also, dass man innerhalb von 5 Wochen das nicht schafft, das zu releasen und zu übersetzen oder so. Also da gibt es ja jetzt so sachlich, würde ich jetzt mal sagen, gut, wir haben keine Informationen, das ist auch wieder nur Spekulation, aber eigentlich keinen Grund, wenn alles so laufen würde, wie es bisher läuft. Klar kann sich da mal irgendwie eine Woche Verspätung einschleichen oder so, aber jetzt so lange nichts gehört, auch keine Informationen dazu bekommen, das ist natürlich ja, sehr tragisch. Also ich hoffe sehr, dass wir da alsbald doch neue Informationen bekommen. Ja, auch mit Blick auf, was jetzt noch so an Kapiteln kommt, da reden wir gleich noch drüber, aber auch hier muss ich sagen, oh weh, ich hoffe nicht, dass das jetzt so das unrühmliche Ende ist für so ein tolles Projekt, ja, sondern dass wir da noch ja, einfach Informationen kriegen. So. Ich meine, auch wenn es jetzt 5 Wochen sind, dann kann man ja sagen, keine Ahnung, Übersetzer ist krank geworden, wir haben die Materialien nicht gekriegt, irgendwas hat einfach nicht funktioniert. Ja, aber so gar nichts. Das ist halt einfach schade und auch merkwürdig. Ja, da sind wir wieder bei dem leidigen Thema der Informationsweitergabe. Ich kann mich da euch nur anschließen. Also, ja, wir hatten es schon oft gesagt, nicht kommunizieren ist immer nicht gut. Und ja, gerade bei so einem Projekt und auch wenn halt mehrere Leute nachfragen, sind ja nicht nur wir, die nachfragen, also auch halt die Fans. Also ihr fragt ja auch nach bei Crunchyroll, schreibt die an und ja. Nee, nicht Crunchyroll, das war vorhin. Ich meine Egmont, die schreibt ihr an und fragt nach. Und das zeigt ja auch, dass den Fans dieses Projekt wichtig ist, dass sie das gerne unterstützen und dass sie halt auch wissen wollen, wie es denn weitergeht. Weil wir haben es schon oft gesagt, Weekly ist ein super Projekt. Man kann super schnell die Kapitel in, ja, Deutsch lesen, wo sie eben noch gerade in Japan waren. So wurde es ja am Anfang verkauft und ja, mittlerweile hat es leider ordentlich abgenommen, was das betrifft. Und ja, das, ich sag mal, Schlimmste und Nervigste und was einen so ein bisschen sauer auch werden lässt, ist halt wirklich diese Nichtkommunikation. Also es kann ja alles passieren. Wie gesagt, wir wissen nicht, was Stand der Dinge ist, aber wie Johannes gerade schon gesagt hat, kann ja sein, dass der Übersetzer krank geworden ist, dass der im Jahresurlaub ist über mehrere Wochen oder man will es nicht hoffen, wie gesagt, dass er an irgendeiner schweren Krankheit jetzt für mehrere Wochen ausfällt. Keine Ahnung, dass kein Geld fürs Budget da ist oder die Lieferschwierigkeiten da sind, weil die Daten nicht kommen per Schiff oder was auch immer. Man weiß es nicht, man kann wirklich nur spekulieren und sich die wildesten Sachen ausmalen. Und das ist halt schade, gerade weil sie ja auch schon was gesagt haben. Wie gesagt, vor 5 Wochen oder wann das war, ja, es verzögert sich aus den und den Gründen. Und ja, so ist es halt, wie ihr schon sagt, man sitzt hier und denkt so, ja, was ist jetzt? Warum kommt nichts? Das kann wieder Spekulation mehrere Gründe haben und man denkt teilweise auch schon, wie Johannes sagt, ja, Projekt geht dem Ende zu, das lohnt sich für die nicht mehr, die stecken da keine Initiative mehr rein oder so. Und ja, ich finde das wirklich sehr, sehr schade und sag's immer wieder, wenn diese Kommunikationsprobleme sind, dass da wir eben nicht informiert werden. Wir wollen ja keine Details haben. Wir wollen einfach nur, hey Leute, die letzte Meldung ist jetzt 3 Wochen her. Es kam leider nichts. Aber wir wissen halt auch nichts Neues. Selbst wenn Sie nichts Neues wissen, ist diese Kommunikationsinfo immer noch wichtiger, als gar nichts zu sagen. Und ja, deswegen weiß ich auch nicht, was passiert. Ich blicke auch nur gespannt Richtung Egmont und Weekly und hoffe auch wirklich, dass es weitergeht, weil, wie gesagt, es ist ein tolles Projekt und es macht einfach Spaß, Conan zu lesen und man ist ja mit Leidenschaft und Interesse dabei, sonst würden wir all das hier gar nicht machen. Und ich freue mich auch jedes Mal, ja, wenn ich die Weekly halt lesen kann. Und es war schon was, oder es ist schon was Besonderes, anstatt halt wie vorher ewig lange auf den neuen Band zu warten, indem man jetzt zwischenzeitlich mit diesen Weekly-Kapiteln versorgt wird. Und ja, was jetzt ist, keine Ahnung. Also, da würde ich mir auch wünschen, wie gesagt, dass zumindest irgendwas noch kommt. Bleibt abzuwarten, ob noch was kommt. Ja, und vor allen Dingen, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber selbst wenn wir sagen würden, okay, es gibt jetzt Probleme mit dem Projekt an sich, ja, was auch immer, welcher Natur, da können wir ja trotzdem sagen, wir machen intern oder das mitteilen, sagen, ja, wir machen jetzt gerade interne Evaluation, ob das Projekt noch langfristig Sinn hat oder nicht, deswegen kommt gerade kein Kapitel. Oder wir befinden uns in Verhandlungen mit dem japanischen Lizenzgeber. Vielleicht warten wir da noch auf, dass wir die Unterlagen schneller bekommen oder so in Zukunft, um das Projekt besser abwickeln zu können. Und deswegen befinden wir uns gerade in Verhandlungen, deswegen kommt gerade nichts. Man kann ja da auch in so einer Situation das irgendwie informieren oder sagen halt auch einfach, wie du es auch eben sagtest, klar kommunizieren, wir wissen selber noch nicht, wann das nächste kommt, aus unterschiedlichen Gründen, die wir euch noch nicht nennen können. Aber Hauptsache, man hat irgendeine Info. So ist es, wie Lasse sagte, wir stehen im Regen. Ja, also ich würde jetzt, also man kann nichts Genaues sagen, allerdings eine Spekulation würde ich mir erlauben. Wir hatten es ja auch am Anfang von Weekly mal, dass dann für ein, zwei Kapitel, als Josef Scharnel, der Stammübersetzer von Conan, nicht verfügbar war, dass dann Cordelia Suzuki engagiert wurde, die dann für ein paar Kapitel die Übersetzungsarbeit übernommen hat. Und ich würde sagen, also ich würde spekulieren, relativ sicher, nach 5 Wochen, also eine Übersetzungsproblem oder eine Sache der Übersetzung, würde ich mal sehr stark von ausgehen, ist es an diesem Punkt, kann es eigentlich nicht sein. Also Josef Scharnel braucht nicht 5 Wochen für so ein Kapitel. Ich würde mal annehmen, jeder andere Übersetzer, den sie dafür irgendwie anheuern können, braucht keine 5 Wochen Übersetzungszeit für so ein Kapitel. Und wenn Josef Scharnel nicht könnte, dann hätten sie sich bestimmt Ersatz geholt, weil das haben sie in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also ich würde mal vermuten, dass es eigentlich nicht an der Übersetzung liegen kann. Also in dem Sinne, dass Egmont das alles in dem Sinne, dass alles beim Übersetzer liegt. Also Egmont hat alles rübergeschickt und ach, der Übersetzer meldet sich einfach nicht oder so. Also ich glaube, daran kann es echt nicht liegen. Dafür sind die Übersetzer in der Branche in Deutschland auch zu professionell, als dass das da irgendwie sein könnte. Ich würde vermuten, das Problem liegt irgendwo anders. Ja, das war jetzt halt auch nur irgendwie ein Beispiel, was man sich, glaube ich, ganz gut verdeutlichen kann. Also ich glaube auch nicht, dass es am Übersetzer liegt, aber das wäre halt natürlich so ein Grund. Ich meine, es ist so, wie du sagtest, ne? Selbst wenn dann irgendwie absehbar ist, jemand schafft es nicht aus persönlichen Gründen, weil er im Urlaub ist, er muss ja gar nichts Schlimmes sein, vielleicht hat sich jemand mal 3 Wochen Urlaub genommen und sagt so, ja, kann ich nicht machen, und dann sagen die anderen, na gut, dann können wir ja mal dieses Kapitel jemand anders tragen, so einen Ersatz oder so. Why not? Ja, also daran glaube ich auch nicht, dass das liegt, aber wir können ja aktuell nur spekulieren, wenn wir keine Informationen bekommen, ne? Das ist natürlich blöd. Ja, und ich sag mal, also ich persönlich wäre auch bereit, wenn es jetzt an finanziellen Schwierigkeiten liegen sollte, dann könnte man ja auch sagen, okay, wir müssen jetzt für die Kapitel ein bisschen mehr nehmen, anstatt das, was wir halt bisher gezahlt haben, dass sie es vielleicht um 1, 2 Euro erhöhen müssen, weil es sich vielleicht finanziell nicht lohnt, dass es da vielleicht Diskussionen gibt oder so. Wäre ich auch noch bereit für, weil so, selbst wenn es 3 Euro, natürlich ist das so ziemlich viel und so, oder 2, aber ja, muss man halt sehen, ob man, ja, die Alternative, wenn es halt so ist, ja, die Frage, wir erhöhen das Budget für, dass wir den Preis so ein bisschen anheben oder komplett einstampfen, wäre ich halt trotzdem immer noch dafür, ja, dann gebe ich euch halt ein bisschen mehr, aber Hauptsache, ihr macht halt das Projekt weiter, weil. Wie gesagt, die andere Alternative ist halt, auf den Band halt zu warten und ja, das dauert halt gehörig und ja, es ist halt, wie gesagt, man ist hier nur am Spekulieren, da kann man noch hier Stunden weitermachen. Ich male mir die ganze Zeit verschiedene Sachen aus, woran es denn liegen kann, werde auf keinen grünen Zweig kommen. Also ja, es wäre, wie gesagt, schön, wenn wir irgendeine Info von Egmont kriegen würden, wie der Stand der Dinge wäre und ja. Hoffentlich, ich hoffe einfach mal, dass vielleicht in den nächsten Tagen, während ihr das hier hört, vielleicht dann mal was kommt oder vielleicht das Kapitel dann doch letztendlich erscheint und vielleicht erscheint es ja dann nicht nur und vielleicht geben sie ja noch einen Kommentar dazu ab. So, ja, hat jetzt 5 Wochen gedauert, weil, aber ich glaube persönlich nicht dran. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz über zu dem Weekly Fragezeichen zu Kapitel 1103 beziehungsweise das Kapitel in Japan, denn dort haben wir für diesen Fall ein bisschen was Besonderes gehabt, was wir bei anderen Fällen nicht so hatten. Erstmal das, was nicht so besonders ist. Gosho Aoyama veröffentlicht immer jede Woche auf seiner Insel im Spiel Animal Crossing einige Nachrichten an Fans. Er hat also 4,4 NPCs rumstehen, wo er den Text selber einstellen kann und das können halt Fans besuchen, diese Charaktere ansprechen. Dann kommt da halt die Nachricht, die Gosho Aoyama da reinschreibt. Das aktualisiert er immer jede Woche und da hat er schon vor einiger Zeit gesagt, ja, ich habe mal wieder, er sagt dann immer, ich habe ein neues Sunday-Cover gezeichnet oder so. Und für diesen kommenden Fall hat er auch ein Sunday-Cover angekündigt. Ist jetzt nichts Besonderes, weil seit der Rhythmus so ein bisschen mit größeren Pausen ist, kriegt Con eigentlich meistens das Cover. Und jetzt ist auch war auch der Zeitpunkt gleichzeitig für die Enthüllung von Film 26. Dafür kriegt Con in den letzten Jahren eigentlich immer ein Cover. Da haben wir sich noch nicht so Gedanken gemacht, hat Aoyama gesagt, ja, es werden so die drei Charaktere, gewisse Charaktere sein und die sieht man einmal in der Gegenwart und einmal in der vergangenen Version auf dem zweiten Cover. Das war so, oh ja, kurios, was könnte er damit meinen? Sind mal gespannt. Dann hat er gesagt, es ist jetzt der Fall, ist ein Werbevideo für den Fall produziert worden. Das ist ganz cool. Gab es auch immer schon für Wild Police Story Kapitel und für das aus Band 100 den großen Fall. Und da hat er noch gesagt, oh, es wird ein 7-Kapitel-Fall. Beziehungsweise in Animal Crossing New Leaf auf dem 3DS hat er gesagt, es wird ein 7-Kapitel-Fall. Auf New Horizons auf der Switch hat er gesagt, es wird ein 3 plus 4 langer Fall. Manche haben wohl gesagt, das liegt daran, dass die 3DS-Version irgendwann nicht die Zahlen so darstellen kann, wie auf der Switch mit dem 3 plus 4, wirklich in Zahlen. Also keine Ahnung, woran das liegt. Da gingen die Augenbrauen schon hoch. Oh, 7 Kapitel, das hatten wir ja bisher nicht so häufig in Detective Conan. Ganze 3 Mal bisher. Der Fall mit dem Dämonenhund der Familie Inobushi, der Mystery Train und Hejiatori und die Villa der Vampire. Also einmal Großorganisationsfall, zweimal Heiji-Fälle. Da gingen die Augenbrauen schon hoch. Dann wurde auch noch die Preview aus der Shonen Sunday geleakt, wie immer, wo gesagt wird, in Kapitel 1103, da wird es um ein Schachturnier gehen. Und bei Schachturnier denken die Fans natürlich, oh, da war ja was mit Koji Haneda vor 17 Jahren bei einem Schachturnier in Amerika, wo er ermordet wurde mit dem APTX. Jetzt sind wir aber alle gespannt. Und dann kam das Werbevideo raus, was den Hype dann endgültig durch die Decke hat schießen lassen. Es ist ein Video mit Manga-Panels, wo so vergangene Momente, die wichtig sind für die Rum-Geschichte und die ganze Koji Haneda-Geschichte, wird dann so durch die Kapitel durchgespult und da mal angehalten, wo es einen wichtigen Moment gab. Und dann sind wir in der Gegenwart. Und dann springen wir aber zurück von Kapitel 1103 auf Kapitel 1 und dann auf 0 und dann auf minus 1 und dann gehen wir zurück zu minus 17. Vor 17 Jahren Koji Haneda. Und dann am Ende nochmal das Release-Datum für das Kapitel. Und da sind die Leute natürlich ausgerastet, boah, Koji Haneda-Fall wird beleuchtet und wir kriegen so einen Teaser irgendwie dafür und 7 Kapitel. Das wird ja richtig fett. Und ich muss auch sagen, dieser Teaser, ich bin ja sowieso immer sehr gehypt für neue Con-Kapitel, aber dieser Teaser hat schon einen guten Job gemacht und mein Hype auf jeden Fall nochmal verstärkt für diesen Fall. Ja, der Hype ist real, würde ich sagen. Mir geht's genauso. Also der Teaser-Video richtig gut gemacht. Ja, hat mega Spaß gemacht zu sehen und ich bin auch total gehypt, was der Fall so bringt. Also der Teaser hat echt seinen Zweck erfüllt, muss man wirklich so sagen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, ja, allein, dass es ein Teaser-Video halt gibt, ist für ein Manga-Kapitel, ist ja schon ein Highlight an sich. Und dann eben auch noch, ja, so gut gemacht mit den Zahlen und dann die wichtigen Momente da, die wir gesehen haben. Und dann halt am Ende, wie das Ding dann zurückspult auf Null und dann geht's in den Minusbereich. Und ja, also, wir haben ja schon, wie gesagt, Koji Haneda. Paar Andeutungen gehabt halt in unserer bisherigen Manga-Laufzeit und jetzt sollen wir wohl dann den Fall bekommen, ja, vielleicht nicht alles aufklärt, aber auf jeden Fall da, dass wir zu sehen bekommen, was damals passiert ist. Und ja, so Rückblenden sind ja immer schon was Feines. Also auch wenn wir jetzt den Strandfall hatten damals mit der Familie Akai und Klein Shinichi und Ran. Oder auch so kurze Rückblicke wie Mary in London und so. Das waren schon alles sehr gute Sachen. Und wenn es jetzt halt wirklich so ein ganzer Fall wird, der als Rückblende spielt, also ja, bin ich, wie gesagt, sehr gehypt drauf, freue mich wirklich sehr drauf, dass das kommt. Und ja, bin gespannt, was denn da alles gelüftet wird an Geschichte. Genau, Kapitel 1103 ist bereits erschienen am 30. November im Detective Con Weekly. Ja, wissen wir alles nicht. Deswegen gehen wir hier jetzt noch nicht so doll auf den Inhalt ein, aber auf jeden Fall in der Gegenwart gibt es ein Schachturnier und darum herum tummeln sich auch diese drei Charaktere: Rumi Wakasa, Hyue Kuroda und Kaneno Rewakita, aka Rum. Die sich auch alle durch verschiedene Sachen an damals vor 17 Jahren erinnern. Und wir sehen die junge Rumi, den jungen Kuroda, wir sehen Rum in seiner alten Form damals, noch mit Monokel, so viel kann man vielleicht schon sagen. Und während in der Gegenwart der Mord passiert, ein Mord passiert bei einem Schachturnier, wo Con natürlich auch anwesend ist und die Detective Boys, geht es auch in den Erinnerungen immer weiter hoch her, und wir kriegen da neue Details. Und vielleicht dann auch bald einen kompletten Flashback, denn bisher ist nur für 1104 so die Spoiler raus, da geht es um Ermittlungen und sowas. Und vielleicht ist dann der erste Fall so in dem dritten Kapitel aufgelöst und dann kriegen wir so die letzten vier Kapitel ein Flashback. Ist nicht ohne Präzedenzfall, weil die Inubushi-Familie, wenn man sich erinnert, da gab es ja erstmal diese zwei Kapitel, wo es um diesen Shinichi Kudo geht, der auch so heißt, aber anders geschrieben wird, wo Heiji und Konnen dann da ermitteln. Mit dessen Tod und dann die restlichen fünf Kapitel fahren sie dann auf dieses Schloss und da ist dann der Dämonenfall. Das heißt so quasi zwei Fälle in einem, aber. Und vielleicht ist das hier auch so. Oder es ist tatsächlich ein Drei-Kapitel-Fall und ein separater Vier-Kapitel-Fall. Und deswegen hat Gosho Aoyama 3 plus 4 geschrieben. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall wird es sicherlich noch weiterhin sehr, sehr spannend werden. Da werden wir in zukünftigen Podcasts drüber reden. Wie gesagt, Kapitel 1103 jetzt am 30. November. Dann Kapitel 1104 am 7. Dezember. Das ist eine Doppelausgabe. Das heißt, wegen Feiertagen ist jetzt so dann eine doppelt nummerierte Ausgabe. Das heißt, nächste Woche ist Pause. Das heißt dann, wenn dann Nummer 23/2023 am 7. Dezember erscheint, wo dann Kapitel 1104 ist. Dann ist der 14. Dezember eine Pause, da kommt kein Magazin raus. Dann vermutlich am 21. Dezember in Ausgabe Nummer 4.5 ist dann wahrscheinlich Kapitel 1105 drin. Und dann am 28. Dezember wieder Pause. Und dann ab dem Januar geht es dann regulär weiter, Woche für Woche. Und wie genau das dann ist mit den Fällen und was dieses 3 plus 4, ob das was zu bedeuten hat oder ob es jetzt einfach jede Ausgabe halt mitgenommen wird. Und wie das genau mit der Fallstruktur ist, das wird sich alles noch zeigen, aber jedenfalls ganz unabhängig davon geht es in der Story jetzt schon im ersten Kapitel und in dem, was wir aus den Leaks aus dem zweiten Kapitel haben, geht es sehr interessant und sehr hoch her. Und da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ich freue mich, wenn wir das dann im Podcast weiter besprechen können und wenn wir es hoffentlich, Daumen drücken, irgendwann im Detective Con Weekly zu lesen bekommen. Dann gehen wir über zur spoilerfreien Zone. Da haben wir erstmal eine kleinere News zu Film 25, denn dort ist der Film auf Disc erschienen. Es ist passiert, ganz reibungslos, am 9. November ist der Film in Japan erschienen. Schönes Boxset, DVD, Blu-ray, gibt es verschiedene Luxus-Editions, auch mit Steelbook und sowas. Alles ganz schnieke, mit allem drum und dran kann man da schön viel Geld investieren bei den japanischen Home-Video-Release-Preisen. Wo dann aber natürlich die Aufmerksamkeit der Fans schnell übergegangen ist zu den nächsten News, nämlich Film 26, zu dem wir jetzt die ersten Infos haben. Wie gesagt, am 30. November war es so angekündigt, dass dann, beziehungsweise weiß man inzwischen als Con-Fan, so in der ersten Ausgabe, die dann so Ende November, Anfang Dezember rauskommt, gibt es dann die großen Infos zum Film, das Aoyama-Poster und der Titel. Diesmal aber haben sie schon ein bisschen früher angefangen zu teasern. Nämlich, es gab ja die Revival-Screenings von Film 25 vom 28. Oktober bis zum 7. November, wo der Film nochmal im Kino gezeigt wurde. Und da war die Rede davon, dass ein erweitertes Teaser-Video am Ende zu sehen war. Es ist ja immer am Ende vom Film ein Teaser auf den nächsten Film und da ist dann meistens nur das Logo, vielleicht irgendwas im Hintergrund zu sehen und von einem Charakter dann ein gesprochenes Wort. Jetzt wurde es aber deutlicher, der Teaser wurde erweitert vom Ende von Film 25. Jetzt hört man nicht mehr einfach nur Jin irgendwas sagen und dann kommt das Logo, sondern wir sehen ganz viele Manga-Panels mit Bezug zu Ai Haibara und der Haupthandlung, Konfrontation mit Jin, die Busentführung, die Kassetten ihrer Mutter und sowas. Und dann sehen wir in diesem Teaser zum ersten Mal die Zeichnung von Haibara von dem Gosho-Aoyama-Poster. Schon am 8. November, also fast einen Monat vorher, bekommen wir die da zu sehen in so einem Teaser-Video und auch Haibara, die sagt, rette mich oder Hilfe. Und das wurde dann auch auf YouTube veröffentlicht, war also nicht nur im Kino zu sehen, was dann natürlich auch den Hype angekurbelt hat. Also mit Gosho Aoyamas Nachrichten auf Animal Crossing, welcher Charakter irgendwie drin ist, so wöchentliche Bestätigung. Und jetzt der Teaser, schon einen Monat vorher, ein Teaser auf den Teaser. Also für den Film schrauben sie die Hype-Maschinerie definitiv nochmal hoch. Und also ich war ganz happy, dass wir dann ein bisschen früheren Teaser bekommen haben. Da hat die Wartezeit schön überbrücken können. Ich würde sagen, wir kommen dann auch gleich zu dem nächsten Punkt in dieser Veröffentlichungshistorie, nämlich die Veröffentlichung des japanischen Titels und des Aoyama-Posters, wie gesagt, in der Ausgabe Nummer 1 2023 der Weekly Shonen Sunday vom 30. November. Da ist das Poster erschienen und der Titel erschienen. Das Poster könnt ihr auch bei connews.org bei uns in der News sehen. Wir sehen die Zeichnung von Haibara, die am Ertrinken ist. Doch jetzt sehen wir auch, wie Conan scheinbar angeschwommen kommt zu ihrer Rettung. Im Hintergrund sehen wir ein riesiges U-Boot. Wir sehen Akai, wir sehen Bourbon, Ran, Agasa, Kuroda, Jin, Rum tatsächlich in seiner wahren Form. Kir und Wermut, die scheinbar alle unter Wasser sind, so ein bisschen die Darstellung sehr in Schwarz und Blau gehalten, wie auch die Aoyama-Poster zu Film 20 und 13. Ist ein sehr schickes Poster oben, die Tagline. Stirb nicht, Haibara. Vielleicht wird sie in diesem Film tatsächlich sterben. Dazu das Veröffentlichungsdatum haben wir erfahren, der 14.04.2023, keine Überraschung da. Und wir haben offiziell jetzt den Titel, das U-Boot. Wir hatten ja schon ein bisschen Teaser spekuliert mit dem Namen. Das mit U-Boot ist tatsächlich richtig. Es sind nicht die Kanji für U-Boot, sondern für Fischsilhouette, also an der Oberfläche, aber es ist die Katakana Submarine, also U-Boot. Und dazu das Wort Kurogane, was Eisen bedeutet, mit ein bisschen Kanji rumgespielt, dass man das Kanji für Schwarz immer noch drin hat, aber es heißt immer noch Eisen. Das heißt, Film 26, Kurogane no Sabomarin, das eiserne U-Boot. Der internationale Titel, also der auf Englisch, ist bisher noch nicht bekannt. Aber wir haben durch das Poster auch erfahren, wer bei der Crew so mit dabei ist. Die Regie wird übernehmen Yuzuru Tachikawa, der auch schon die Regie bei Film 22 übernommen hatte. Die Filmmusik stammt erneut von Yuko Kanno, der ja in Film 25 die Rolle des Komponisten von Katsuo Ono übernommen hat. Das bleibt jetzt scheinbar so. Er kehrt zurück für den 26. Film und das Drehbuch wird erneut von Takeharu Sakurai geschrieben. Den kennen wir in der Conan-Reihe schon ein bisschen länger. Der hat die Drehbücher geschrieben für Film 17, 19, 20, 22 und 24. Also ich muss sagen, das Poster, mega geil. Aoyama hat mal wieder richtig schön abgeliefert. Das eiserne U-Boot hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, eisern und so, aber auf jeden Fall auch ein cooler Titel. Das Logo sieht schick aus. Also wir haben ja schon mal über das U-Boot geredet, ob das nicht ein bisschen zu over the top wird. Das kann man vielleicht erstmal noch hinten anstellen. Für den Moment würde ich auf jeden Fall sagen, tolles Poster, und ich bin gespannt auf den Film. Es hat auf jeden Fall schon mal viel Vorfreude ausgelöst, oder? Definitiv. Also, ich weiß nicht. Mir ging es so, dieses Teaser-Video, als das rauskam schon, ich muss sagen, so bei dem letzten Tas von Ayahuasca, so, da hatte ich schon Gänsehaut. Also, das war schon, schon echt gelungen. Und dann auch später jetzt mit dem Poster, sieht auch wirklich mega aus. Also, man kann natürlich immer, also ich bin kein Fan von den Organisationsfilmen, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ich finde es nicht gut, aber. Es sieht halt schon verdammt gut aus. Und auch dieses erste Teaser-Video hat direkt Gänsehaut gemacht. Also, die Sachen, das, ja, super. Also, man wird fast automatisch gehypt, dass Heiberer natürlich irgendwie im Mittelpunkt ist. Das finde ich als Heiberer-Fan natürlich ganz toll. Aber, ja, dass die Organisation auch im Mittelpunkt ist, ja, gut. Aber bislang doch, so ich stehe dem eher positiv gegenüber und bin schon sehr gehypt, doch. Ja, der Hype ist real, auch hier. Also Conan-Hype aktuell, wo man hinsieht, neue Folgen bei uns, der Manga-Teaser-Video, was wir vorhin gehört haben, jetzt hier Film 26, neue Details. Also der Hype ist auf jeden Fall da. Das ja kurze Teaser-Video war, wie Johannes schon sagt, auch sehr ja ergreifend. Gerade weil man ja auch ja als Ei-Fan sich dann so denkt, oh mein Gott, was passiert mit er und was ne, was wird, in welcher lebensbedrohlichen Situation ist sie und hoffentlich stirbt sie nicht. Ja, wir werden sehen. Und ja, das Poster muss ich sagen, ja, auf jeden Fall auch sehr schön. Ich persönlich muss ja leider an der Stelle zugeben, ich hatte echt Probleme, dieses U-Boot auf den ersten Blick zu sehen, weil mich einfach die Charaktere komplett erschlagen haben, weil ja auch hier Akai schön groß dargestellt ist und Amuro dann daneben und dann vorne Jin. Die sind halt so wirklich, die sind mir als erstes ins Auge gefallen und dieses U-Boot tatsächlich erst als letztes, wo ich dann genauer hingesehen habe. Ach, da ist das U-Boot. Ja, von daher, ja, an dieser Stelle von mir hier so ein bisschen. Aber ich habe es dann auch gefunden und ja, bin gespannt, was die Organisation abgedrehtes mit dem U-Boot anstellen wird, ob sie wirklich dieses U-Boot besitzt und den halben Hafen in die Luft jagt und so. Ich weiß es noch nicht. Aber ich bin auch sehr gespannt, was in dem Film alles passieren wird. Also Spekulationen anhand des Posters können wir ja auch schon aufstellen. Ich beispielsweise hiermit, wie gesagt, Akai ist groß dargestellt und Amuro treffen die beiden wieder aufeinander und fangen an, sich irgendwie zu bekämpfen und dann ja auch dass Rum halt hier auf dem Poster dargestellt wird, ob er wirklich da in Erscheinung treten wird. Ja, also wirklich sehr interessant und auch dann die Tatsache, dass Ei da kurz vorm Ertrinken steht und Conan sie rettet oder vielleicht ertrinken auch beide und noch ein paar andere, man weiß es nicht. Also vielleicht sind sie in dem U-Boot eingesperrt. Man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt drauf, was man zu sehen bekommt und ja. Freue mich sehr, dass wir so ein schönes Poster bekommen haben und da eben dann auch die ganzen Infos draus ziehen konnten. Ja, Olli, als du das Poster abgesucht hast, war wahrscheinlich das U-Boot gerade abgetaucht, ne? Hast wahrscheinlich dann deswegen nicht gesehen, ne? Eine Personalie, die so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat unter Fans, ist natürlich, was heißt natürlich, aber ist der Drehbuchschreiber Takiharu Sakurai. Inzwischen haben wir ja so ein bisschen den Rhythmus bekommen, dass es immer Takahiro Sakurai und Takahiro Okura sich abwechseln bei den Filmen. Deswegen konnte man schon erahnen, dass jetzt wieder Sakurai an der Reihe ist. Aber Film 17, 19, 20 und 22 sind jetzt bei vielen Fans, also gerade 20 und 19, nicht sonderlich unumstritten. Gerade der letzte Organisationsfilm mit Film 20 hat ja auch immer wieder sehr viel Kritik geerntet, dafür zu wenig Mystery, viel zu viel Action und viel zu übertrieben und Darstellung der Organisation eher so zweifelhaft. Deswegen waren viele Fans so, ach schade, er schon wieder. Aber ich teile die Sorge auf jeden Fall. Bin absolut kein Fan von Film 20. Allerdings würde ich jetzt sagen, ja. es war zu erwarten und ich hoffe einfach, dass er irgendwie das Beste draus macht. Also er ist ja kein, die Filme sind ja schlecht, also sie sind schlecht für Con-Verhältnisse, aber so insgesamt natürlich nicht unbedingt schlechte Filme, sondern halt ja, okay-ish. So Film 19 ist zwar langweilig und Film 20 übertrieben, aber man kann trotzdem irgendwie sagen, ja, sie waren so vom Grundlevel her immer noch so ein bisschen okaye Filme, kann man schon seinen Spaß mit haben. Aber ich hoffe einfach irgendwie, ich hoffe auf das Beste, auch wenn jetzt mich persönlich die Ankündigung auch nicht das größte Vertrauen gibt. Ja, gerade mit Film 20, da gibt es ja die ein oder andere Szene, die für Kontroversen gesorgt hat. Ich hoffe, das wird hier nicht wieder der Fall sein. Was ich noch sagen wollte, so, ne, der Hype, der ist real, ja, das hatten wir jetzt festgestellt, auch hier. Aber was ich euch auch mal sagen möchte, Kirche im Dorf lassen, also was man schon gelesen hat, ja, Rum wird ermordet, Al-Halbera wird ermordet von Rum, oder die Identität der beiden von Conan und Ai wird von der Organisation aufgedeckt und so weiter. Ja, das wird so sein wie in den anderen Filmen. Wird erst groß angeteasert, und ja, da wird nicht so viel passieren. Und da bitte vielleicht auch einfach die Kirche im Dorf lassen, was die Entwicklung angeht. Also der Kinofilm, der wird damit spielen, aber der wird jetzt nicht irgendwie maßgeblich große Geheimnisse der Handlung lüften oder irgendwelche neuen Probleme schaffen oder irgendwas anderes, dass irgendwelche Hauptcharaktere sterben. Ich glaube es nicht. Und ja. Da vielleicht einfach ein bisschen zurückhalten. Dann haben wir einen Tag später, am 1. Dezember 2022, den ersten Teaser-Trailer, den ersten richtigen Teaser-Trailer zum Film bekommen, knapp 30 Sekunden. Erstmals direkte Einblicke in Film 26. Und dazu haben wir auch eine Synopse der Handlung auf der offiziellen Webseite bekommen. Im Groben und Ganzen, ich lese die jetzt nicht komplett vor, das könnt ihr bei uns auf Connews tun, aber man kann es ein bisschen zusammenfassen. Vor Tokio, 257 Kilometer vor Tokio, gibt es eine Insel namens Hachiju, auf der, die ist eigentlich in der echten Welt eine große Touristeninsel und scheinbar im Film auch. Trotzdem hat man sich dort entschlossen, eine Einrichtung zu bauen, welche alle Überwachungskameras aller Polizeibehörden weltweit miteinander vernetzen soll. Und diese Einrichtung steht da kurz vor der finalen Aktivierung, wird fast fertiggestellt. Und bald soll die Verbindung zum Netzwerk von Europol, also dem Europol, es gibt ja Interpol und Europol ist quasi das für die europäischen Länder. Außerdem wird dort ein Test mit Gesichtserkennungssoftware mit neuester Technologie durchgeführt. Sonoko lädt ihre Freunde und dann die Detective Boys und so auf eine Reise nach Hachiju ein, weil dort gibt es Wale und ganz viel Touristik und das wollen sie sich mal ansehen. Doch Con wird von Subaru Okiya, auch bekannter als Shuichi Akai, informiert, dass Jin in Deutschland, ja in Deutschland, einen Mitarbeiter von Europol ermordet hat. Wenn man dem Teaser glauben mag, da haben manche Fans erkannt zu haben, dass dort Frankfurt gezeigt wird, Frankfurt am Main, dass da ein Stadtviertel von Frankfurt gezeigt wird. Also vielleicht Jin mordet in Frankfurt, fällt da gar nicht auf wegen der Mordrate, aber egal. Con ist daraufhin ganz, ganz besorgt und schleicht sich auf das Polizeischiff, welches Hue Kuro da und andere Polizisten zum Schutz dieser Einrichtung auf die Insel bringt und infiltriert selbst die Einrichtung. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, als plötzlich eine Ingenieurin von der schwarzen Organisation entführt wird und dadurch fällt der Organisation ein USB-Stick mit ganz geheimen Informationen in die Hände. Und dann wird der Teaser, die Synopse ein bisschen poetisch, ein gruseliges Geheul von Schrauben dringt aus dem Ozean hervor, also wahrscheinlich das U-Boot. Wenn man den deutschen Film Das Boot mal gesehen hat, dann weiß man, wenn es unter Wasser ganz viel Druck gibt, wie so ein U-Boot aufheulen kann unter dem Druck. Und dann nähert sich eine unbekannte Person Haibara, die sich ebenfalls auf der Insel befindet, also Haibara. Wenn die Blackbox, in Anführungszeichen, die nicht angerührt werden darf, geöffnet wird, taucht die Vergangenheit darin zur Oberfläche auf. Und im Teaser sehen wir auch viel davon. Wir sehen viele Unterwasserszenen. Da wird unter Wasser in ein Safe eingetaucht. Haibara hat einen Albtraum von ihrer Flucht vor Organisation, wo sie geschrumpft ist und dann scheinbar ein Albtraum hat, dass sie da von Jin erschossen wird. Quasi so wie Cons Albtraum am Anfang von Film 13. Wir sehen Agasa, der Drift-Action mit dem VW Käfer macht. Wir sehen Rum tatsächlich kurz. Wir sehen die ganzen Organisationsmitglieder. Wermut vor allem auch ganz im Fokus, aber auch Amuro, Kier, Wodka und natürlich Gin. Und Haibara in einer Szene, wo sie weint mit Cons Brille, wo manche denken, sie sieht hier irgendwie ein bisschen erwachsen aus, ist das schon Shiho? Hat sie sich irgendwie zurückverwandelt? Und Con spricht davon, dass ihre Identität enthüllt wurde. Und im Teaser gibt es eine Szene, wo so verschiedene Bilder von Haibara durch einen Computer laufen, also vielleicht diese Gesichtserkennungssoftware erkennt Haibara als Shio Miyano und dadurch erfährt die Organisation irgendwie ihre Identität vielleicht. Und am Ende ist, wo Haibara sagt, rette mich, Kudo-kun, ertrinkt Konnen aber in dem Bild. Also scheinbar Haibara ertrinkt, Konnen ertrinkt, alle ertrinken irgendwie. Und dann am Ende kommt das Logo zu sehen und mal wieder ein Radar. Es ist radarmäßig gehalten und wir hören auch ein Radar. Geräusch, beziehungsweise vielleicht Sonar in diesem Fall, wenn es ein U-Boot ist. Aber das stützt natürlich auch wieder meine Theorie, dass der Aegis-Kreuzer aus Film 17 zurückkehrt, um das U-Boot zu bekämpfen. Aber das ist noch Spekulation. Auf jeden Fall, das ist die Info, die wir bisher haben. Relativ umfangreich. Der Teaser macht auf jeden Fall sehr viel Bock, aber gerade im Zusammenspiel mit dieser Synopse macht das nochmal mehr Spaß, da irgendwie so rauszufinden, ah, das könnte so zusammenhängen und das hier und da und zusammenhängen. Und basierend darauf ist man auf jeden Fall gehypt, auch wenn manche Fans ganz richtig angemerkt haben, bei dem Drehbuchschreiber, es wirkt irgendwie wie eine Kombination aus Film 20 und 22, so mit der großen Dings und dann Polizei, ganz kompliziert und alles. Aber man darf auf jeden Fall gespannt sein, was der Film dann abliefern wird, wenn er im April 2023 in Japan in den Kinos startet. Ja, hoffentlich nur Gutes. Also, wie gesagt, ich wünsche dem Film nichts Schlechtes, ja, sondern ich hoffe auch auf einen guten Film, der gut unterhält. Ja, wenn Frankfurt drin vorkommt, ich würde mich sehr freuen als gebürtiger Frankfurter. Aber wir werden sehen, ob den hier morgen durch Frankfurt gelaufen ist. Ja, er hat bei mir auf jeden Fall auch wieder für Gänsehaut gesorgt. Also, als er hier geweint hat, so, das ja, weiß nicht. Also, das war wieder sehr cool. Auch hier schöne Szenen drin, gut geschnitten. Zur Handlung selbst, die man ja nachlesen kann, weiß ich noch nicht. Ne? So klingt erstmal mit diesen Polizeiüberwachungskameras, klingt erstmal wie der feuchte Traum der NSA, die irgendwie alle Überwachungskameras verbindet. Ich weiß nicht, wieso man das machen sollte, aber gut, wird sicherlich im Film erklärt, was Sinn und Zweck dahinter sein soll, warum Europol damit angeschlossen wird. Und naja, gut, wir werden es erfahren. Klingt erstmal auf jeden Fall komisch, aber ja, ich sehe dann schon, da viele Explosionen kommen, unabhängig jetzt vom Filmverantwortlichen. Also ja, ich bin auf jeden Fall hyped. Handlung kann dann sein, wie es will. Hauptsache, der Film wird gut und wir haben hier nicht nur Action, sondern auch Mystery drauf. Am besten einen guten Mix. Ja, und ich bin da auch, also der Teaser-Trailer hat noch mehr Laune gemacht als sowieso schon dieses erste Teaser-Video. Also ich bin echt gehyped auf den Film und hoffe echt, dass man es nicht vergeigt. Ja, da schließe ich mich an. Also der Teaser-Trailer hier mit noch mehr Laufzeit und Einblicke in den Film hat es nochmal hochgeschraubt hier, weil erste Bilder und viele Charaktere gesehen und ja, wie Lasse schon angedeutet hat, die Spekulationen laufen jetzt weiter. Das mit der Gesichtserkennung erinnert mich stark an Film 5, wo sie ja auch diese Apparatur da auf dem Kopf hatten, die dein Gesicht in, keine Ahnung, wie viel Jahren es war, hab's vergessen. Film 5 ist schon ewig her. Und ja, war wahrscheinlich auch so, wie Lasse sagt, dass dann das erkannt wurde und dann, ja, da irgendwie mitgespielt wird. Und ja, wie das dann zum Ertrinken kommt, bin ich auch gespannt, ob sie alle auf dem U-Boot sind oder ob diese Einrichtung da irgendwie gesprengt wird und Wasser eindringen wird und ja, warum Ei wieder Connens Brille auf der Nase hat, vermutlich irgendwie, um Funkkontakt zu halten und dann wird sie da irgendwo eingesperrt und vielleicht dringt dann das Wasser ein. Also ganz viel Spekulation hier. Und ja, ich freue mich auch sehr auf den Film, auch wenn ich bei der Organisation auch mittlerweile diesen faden Beigeschmack habe, dass da die Organisation mit viel zu viel, ja, offensichtlichen oder ich sag mal in der Öffentlichkeit Aktivitäten halt dargestellt wird, wie wir es halt aus den Filmen bisher kennen, dass sie da ganz offensichtlich irgendwelche großen Kriegswaffen haben und da offen rumballern und dann sogar die Leute darauf aufmerksam werden irgendwie. Das ist halt für mich nicht die Organisation. Für mich ist die Organisation, die operiert im Geheimen und wird halt nicht erkannt. Ich fand in Film 5 damals war es noch so ein bisschen so, da konnte ich noch mit so leben, dass das so ein bisschen da im Geheimen ist, aber dann so, je später es wurde, umso offensichtlicher wurde es und ich dachte mir immer, nee, das passt nicht zur Manga-Organisation. So würde die doch nie handeln da und ja. Klar, für einen Film ist immer Action gut und ordentlich Geballer und alles geht kaputt. Das unterhält die Zuschauer und das wollen die sehen. Ja, aber für mich hat es immer so einen faden Beigeschmack. Aber trotzdem finde ich, sind die Conan-Filme halt immer noch was Besonderes. Ich gucke mir immer noch sehr gerne diese Filme an, immer wieder aufs Neue und freue mich auch sehr auf diesen Film, auf Film 26. Und ja, bin gespannt, was denn da alles ablaufen wird und ja, hoffe, dass wir da dann noch ein bisschen berichten werden oder vielleicht sogar den Film im Kino sehen können. Ich kam ja schon mal in den Genuss, zwei Filme in Japan im Kino zu sehen, habe kein Wort verstanden, aber trotzdem war es ein absolutes Highlight. Also ja, mal schauen, was die Zukunft uns da bringen wird und spätestens, wenn wir den Film dann hier auf DVD und Blu-ray haben oder bei unserem Crunchyroll Streaming-Anbieter, dann können wir ja auch in den Genuss des Filmes dann kommen. Oder dann hoffentlich erstmals in der Crunchyroll Anime Night, was ja jetzt der Nachfolger oder beziehungsweise das umbenannte Kaze Anime Nights wird. Da haben wir natürlich noch absolut keine Informationen, da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber anhand der letzten Jahre bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir den Film doch eher ein bisschen zeitnaher zum Release in Japan, auch in Deutschland, hoffentlich zu sehen bekommen können. Gut, dann gehen wir über zum Bereich Anime in Japan. Da haben wir diese Woche, diesen Monat, vier einteilige Filler-Episoden zu packen. Episode 1062 bis 65. Und als erstes steht da Episode 1062, eine Spirale von Regen und Bosheit, die jetzt den Anfang macht. Conan und die Detective Boys spielen Fußball in einem Flussbett, beziehungsweise in so einem typischen japanischen parkmäßig, wo ein Fluss daneben ist, was dann halt überlaufen kann, wenn es zu stark regnet und man kann dann so hochgehen, quasi in so einen Hügel. Das ganz Typische, da finden sie ein verlassenes Auto, was da abgestellt wurde, scheinbar, weil es in letzter Zeit sehr teuer geworden ist, seine Autos legal verschrotten zu lassen. Aber sie sagen danach, soll beregnen, lass uns lieber schnell weiter Fußball spielen, solange wir noch können, und treffen dabei auf eine Frau, die scheinbar in einen Voice Recorder oder so ein Aufnahmegerät in Form einer Brosche irgendwas spricht. Versehentlich fliegt dann der Ball zu ihr rüber und sie wird fast davon getroffen. Sie ist dann erst sauer, aber entschuldigt sich dabei den Kindern, dass sie so ein kurzes Temperament hat und spielt mit ihnen ein bisschen Fußball, weil sie selber was drauf hat. Die Detective Boys gehen dann, weil es anfängt zu regnen, aber sie wartet auf irgendjemanden und deswegen bleibt sie da. Und später, als es regnet, sehen wir dann, dass die Frau blutend und scheinbar tot in diesem verlassenen Auto da sitzt in dem Regen, und am nächsten Morgen kommt auch tatsächlich die Nachricht, die Meldung, die Frau ist tot. Das sehen all die Detective Boys im Fernsehen und rennen da alle hin, wo sie auf Chiba und Takagi treffen und somit ein bisschen in die Ermittlungen sich so reinmogeln können. Es wird dann gefragt, ja, was könnte die Frau erlitten haben? Und ihr wurde ein Ohrring einer gefunden in ihrer Hand, und aber der Voice Recorder nicht. Und komisch. Die Detective Boys bemerken dann einen Lastwagen, einen Lieferantenfahrer, der am Rand von diesem Tatort, der irgendwie steht unter den Schaulustigen. Und als sie näher auf ihn zukommen, haut er ab. Sie gehen dann zu der Lieferfirma, wo sie rausfinden, der Mann ist ein ehemaliger Straftäter, der da eingestellt ist, und dann kommen auch schon Chiba und Takagi und sagen, ah, ihr auch hier, wir haben die Fingerabdrücke von der Brille der Frau genommen, und von dem Typen, der da so geguckt hat, sind die Fingerabdrücke auf der Brille drauf. Eine weitere Verdächtige ist dann auch noch die direkte Untergebene bei der Firma, wo sie gearbeitet haben, bei der Designfirma, von der ermordeten Frau. Und die beiden scheinen beide irgendwie etwas zu verbergen. Conan findet dann ein bisschen offscreen wieder sehr viel Sachen raus, und die werden dann im Park zusammengetrommelt, und Conan kann das Ganze aufklären, was da so alles passiert ist. Der Fall stellt sich dann weniger als Fall raus, sondern mehr als eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Wobei man da auch sagen muss, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber kommt gleich zu. Letztendlich werden beide Verdächtige verhaftet, wegen den Ereignissen, die passiert sind. Denn die Frau hatte sich mit ihrer Untergebenen da getroffen, es kam zum Streit und dabei wurde sie von der Untergebenen mit dem Tablet geschlagen gegen den Kopf, war dann kurz bewusstlos und hat sich dann aufgerafft zur Straße, später, nachdem die Untergebene weg ist, weil die dachte so, ah, die liegt da jetzt bewusstlos im Boden, aber naja, ich gehe einfach mal trotzdem weg, wird schon nichts passieren. Und dann ist sie später nochmal zurückgekommen, aber Frau war weg, also wird schon alles gut sein. Die Frau ist in der Zwischenzeit dann aber zur Straße gegangen und wollte ins Krankenhaus, wurde dabei von dem Lieferantenfahrer angefahren mit seinem Truck und schleppte sich dann zu ihm im Truck und sagt, fahr mich irgendwie zum Krankenhaus. Und dann sind sie erst hin und her gefahren, haben auch nichts gefunden und dann hat sie bemerkt, sie hat was verloren. Da, wo sie geschlagen wurde, und sagt, bring mich zurück. Und dann ist sie nochmal aus dem Auto ausgestiegen und da irgendwie hingegangen. Und der Lastwagenfahrer hat sich dann gedacht, oh ja, die ist ja, läuft ja noch ziemlich viel rum dafür, dass ich sie angefahren habe. Also wird schon alles gut sein, ich fahre mal weg. Und dann kam er, dachte er sich später, ah, vielleicht doch nicht so gut, ist nochmal zurückgekommen. Also sie war weg, deswegen dachte er, ja, ist schon alles in Ordnung. Und ja, die Frau hatte sich dann zum Schutz vor den Regen das Auto gesetzt und ist von diesen zwei Verletzungen, die sie erlitten hat, am Blutverlust gestorben. Und ja, eine Wunde, eine Verletzung hätte sie vielleicht überlebt, aber beide, und dann wurde sich nicht um sie gekümmert, hat dann zu ihrem Tod geführt und beide sind irgendwie schuld und es hätte alles vermieden werden können, wenn diese beiden Verdächtigen nicht komplette Vollidioten gewesen wären, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und damit steige ich gleich in die Bewertung ein. Ich presche einfach mal vor, weil das ist zwar, war zwar vielleicht so ganz nett mit, ah, es ist nicht so ein klassischer Fall, sondern eher so diese Verkettung der unglücklichen Umstände. Aber ganz ehrlich, um diese unglücklichen Umstände zu verketten, erfordert es wirklich, dass diese beiden Verdächtigen wirklich die dümmsten Menschen aller Zeiten sind, dass sie sich so denken. Also ich meine, der Mann ist ehemaliger Straftäter, deswegen wollte er nicht zur Polizei oder er wollte nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber ganz ehrlich, du hast deine Frau mit deinem Lieferwagen angefahren und die blutet vom Kopf und die taumelt so rum und du denkst, ja, die bewegt sich noch viel, naja, wird schon passen irgendwie und sie dann gehen zu lassen. Also, das ist halt so dämlich und dann sie hinterher, oh nein, sie ist tot, warum nur? Ja, wer hat sie denn im Regen angefahren, blutend einfach weggehen lassen? Also, super dämlich und diese beiden Verdächtigen, also die größten Deppen, deswegen nettes Konzept, aber die Ausführung, wie das alles zustande kommt, war ganz, ganz furchtbar, fand ich. Und das hat dann dieses, ah, was für eine Tragik, dass das jetzt alles so geendet ist. Das hat es am Ende irgendwie absolut nicht verdient, weil die Herleitung so lächerlich war. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also war, ja, im Prinzip, wie du sagst, es war eine gute Idee, war mal was anderes. Auch fing es ja am Anfang sehr, ich sag mal, schön mysteriös an. Und Takagi hat sich ja dann auch gefreut, dass die Detective Boys da waren und sagen, boah, wir wissen nichts über die Frau, ihr kennt die, geil, erzählt uns mal ein bisschen was, dass die halt so ein bisschen was ermitteln können. Und ja, dann dieser mysteriöse Lastwagenfahrer, der dann da einfach abhaut und dann verfolgt die den. Und ja, also war schon gut, aber gegen Ende hin wurde es dann nur noch unglaubwürdiger und schwer nachzuvollziehen, was da denn tatsächlich alles gelaufen ist. Und ja, dann am Ende halt, ja, die Tragik, die das Ganze halt mit sich bringt. Wie du schon gesagt hast, also wirkt halt einfach nicht so tragisch, so, oh mein Gott, die arme Frau. Gerade weil eben die beiden halt, wie du sagst, so dämlich sind. Und sie, gerade weil sie haben Zweifel und hauen aber trotzdem ab. Und gerade dieser Lastwagenfahrer, diese Aussage, boah, ja, die läuft ja noch ganz schön gut rum dafür, dass sie so verletzt ist. Also geht's ihr ja gut. Und du siehst, wie verletzt diese Frau ist. Also, nein, also das war absolut unsinnig, wo ich so dachte, nee, das nimmt doch niemandem irgendwem ab. Also, und dann hauen die auch noch einfach ab. Also, nee, also, das war wirklich gar nichts. Also, ja, muss man sagen, war eine gute Idee, auch am Anfang, aber dann wie das alles aufgelöst wurde und zusammenhängt, das ist, nein, das ist keine schöne Episode da, weil da ist auch nichts irgendwie groß mit Logik zu verknüpfen oder so. Und auch gar nicht nachvollziehbar, wie die gehandelt haben. Also, ja, nee, muss ich sagen, tut mir leid für die Episode. Also, ihr könnt sie euch gerne ansehen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr halt absolut nicht, weil ich finde, ja, da verpasst man nichts, außer eben, um diesen unlogischen Moment nachzuvollziehen und sich dann in dem Moment selbst an die Stirn zu klatschen und zu denken, nee, oh komm, warum seid ihr denn? Das geht doch gar nicht. Also, nee. Nee, nee, also hoffen wir mal, dass die anderen Episoden etwas besser sind. Wir werden es gleich hören. Ja, mir hat tatsächlich nicht so gut gefallen, dass wieder so viel offscreen erledigt wurde, die ganzen Zusammenhänge oder was so ermittelt wurde und dass man dann einfach quasi wirklich richtig krass gesprungen ist zur Auflösung. Ja, das hat der Episode auch nicht gut getan. Alles in allem sehr durchwachsen. Wie Lasse sagte, ein gutes Konzept dahinter, aber insgesamt, ja, unbefriedigend. Gut, dann hoffen wir doch mal, dass die nächste Episode ein bisschen besser wird. Episode 1063, das Ziel ist der Küken-Geschlechtsbestimmer. Und was hinter diesem komplizierten Titel steckt, das verrät uns Johannes jetzt. Ja, dahinter steckt ein Küken-Geschlechtsbestimmer, also eine Person, die tatsächlich die Geschlechter der Küken bestimmt. Warum sie das macht, erfahren wir zumindest in diesem Filler nicht. Aber ja, man unterscheidet natürlich zwischen Legehuhn und was geschreddert werden muss. Ich meine, was natürlich Zuchthähnchen wird. Nein, und ja, dieser Mann, der wird ja, verschiedenen Attacken ausgesetzt. Er ist ein Gummiball, der auf ihn fliegt. Dann irgendwie wird seine Hand mit einem Vergrößerungsglas verbrannt und dann explodiert sein Handy, das auch nach dem er greifen möchte, und Kokoro wird da quasi von ihm angeheuert, ihn zu beschützen. Und dazu gehen sie dann auch erstmal in der Firma und natürlich zu ermitteln, wer es ist, und gehen natürlich durch die Firma, treffen den Präsidenten der Firma, der so ein bisschen ja, merkwürdig ist, und auch noch jemand aus der Buchhaltung, eine Frau aus der Buchhaltung. Und sie befragen natürlich, ob sie den, wie gut sie auf ihn zu sprechen sind, auf diesen Küken-Geschlechtsbestimmer, und ja, versuchen da irgendwie ein Motiv zu finden. Und dann gibt es noch einen Kollegen von ihm, der macht denselben Job, bestimmt auch Geschlechter von Küken. Es stellt sich raus, dass er da auch ein Meister seines Fachs ist. Unser Auftraggeber, der quasi ja schon eine Vielzahl an Preisen gewonnen hat, an Wettbewerben. Und es kommt noch ein Journalist dazu, der auch irgendwie ja, so seinen Teil dazu beiträgt und zu den Ermittlungen. Und ja, so gibt sich langsam so ein bisschen ein Bild ab, wer denn dafür verantwortlich sein könnte für diese Angriffe. Und es gibt tatsächlich auch nochmal auf einem Vortrag noch einen Anschlag auf den Auftraggeber, wo dann so Chlorsäure auf ihn runterfällt. Und es wird schon klar, er soll nicht getötet werden, aber schwer verletzt und soll seinen Beruf quasi nicht ausüben können. Und ja, so ein wenig später ist dann auch von diesem Wettbewerb, wie er damals erstmalig gewonnen hat, die Rede. Da gab es wohl auch einen Meister der Küken oder nein, der Geschlechtsbestimmung bei Küken, und gegen den hat er gewonnen. Und das war alles ein bisschen unlauter. Da war da der Präsident der Firma, wo er jetzt arbeitet, wohl auch Richter gewesen, und ja, hat dann quasi, steht dann so ein bisschen im Raum der Betrugsverdacht. Und ja, tatsächlich ist das dann auch das Motiv des Täters. Und der Täter kann dann den Auftraggeber trotzdem, trotz Kogoros ja, Bodyguard-Tätigkeit, entführen und möchte dem Auftraggeber die Hand brechen, dass er seinen Job nicht mehr ausführen kann. Und der Hintergrund ist halt wohl, dass betrogen wurde bei diesem damaligen Contest, der ihn da so in den Mittelpunkt gerückt hat. Und ja, Täter ist nicht der Counterpart bei diesem Wettbewerb, sondern eben entsprechend das Kind. Und ja, das können dann Kogoro, Conan und Ran dann noch verhindern, dass es da zu Schlimmerem kommt. Und ja, am Ende ist es dann ein Happy End. Der Firmenpräsident wird wegen Steuerbetrug verhaftet, der Täter wird entsprechend auch verhaftet, und der Mann kann seinen Job auch nicht mehr ausüben, weil halt rauskommt, dass er bei diesem Wettbewerb geschummelt hat. Also am Ende sind quasi alle glücklich, und das ist so im Großen und Ganzen der Filler. Ich persönlich muss sagen, ich fand ihn, ja, also das Setting war halt schon so ein bisschen anders mal diesmal. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mit so irgendwas, was ja doch sehr speziell ist. Also wie man darauf gekommen ist, Küken-Geschlechtsbestimmungen das irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken, weiß ich nicht. Aber war sehr speziell. Das ist sicherlich eher ein Pluspunkt. Aber ansonsten, wie Conny dann rausgefunden hat, dass der Täter verwandt ist oder dass da geschummelt wurde bei diesem Contest, das war jetzt irgendwie nicht direkt ersichtlich. Und gut, Conny hat dann Takagi angerufen und dann irgendwie gesagt: So, ja, können Sie mal für mich das und das rausfinden? Und dann, ah, okay. Und ja, der Zuschauer wusste mal wieder nicht, woraus jetzt ankommt. Und dann wurde so ein bisschen das hergeleitet mit: Der Täter hat beim Lügen so typische Lügenabwehrhaltung eingenommen und deswegen war das ja klar. Und ja, puh. Insgesamt also eher durchwachsen. Ja, war alles ein bisschen, was man aus diesem Thema Geschlechtsbestimmung irgendwie rausgeholt hat. Naja, also im Großen und Ganzen hätte man das auch mit irgendeinem anderen Beruf machen können, der irgendwie erfordert, dass man irgendwie dass man seine Hände gesund hält, also dass man gute Hände hat. Und da hätte man das auch irgendwie anders machen können. Also so, ja. War eher ein bisschen belanglos, aber was mich tatsächlich gewundert hat, ist dann am Ende, wo dann da seinen Arm, beziehungsweise sein Handgelenk dann so in den Schraubstock da gepresst bekommen hat und da so gefesselt auf der Bühne sitzt, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Für so eine Con-Episode war das am Ende schon so ein bisschen, huch, wo kommt das denn jetzt plötzlich her, dass man so grausam irgendwie das da wird und das inszeniert. Das hat mich schon so ein bisschen überrascht und das war auch ganz cool, aber das rettet nicht die Folge aus der Belanglosigkeit, finde ich. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also vielleicht als kleinen Pluspunkt geht's für mich hier besser aus als die Episode davor, aber dann würde sie auch nur auf 2 von 5 Küken kommen. Ja, war ja erstmal ganz interessant überhaupt zu erfahren, was so ein Küken-Geschlechtsbestimmer macht, dass es den überhaupt gibt. War mir nicht klar, aber gut, hat ja dann so damit nichts zu tun. Ansonsten fand ich es teilweise ein bisschen vorhersehbar. Also als die Sache erzählt wurde mit, ja, da war der Mann, der war so eine Lupe und da hat man mir auf die Hand gebrannt, da war mir eigentlich schon klar, ja, okay, das Ziel war irgendwie die Hand unbrauchbar zu machen oder so. Und dass das mit den anderen Sachen, ja, war dann auch so ein bisschen seltsam. Der Ball war total seltsam, aber gut. Und das mit dem Handy fand ich auch so richtig komisch inszeniert. Und naja, dann hat ja Kogoro seinen Job da dann gemacht. Und ja, auch bei den Ermittlungen dann war am Anfang eigentlich alles so: Ja, keiner findet, dass der Typ irgendwie schlecht ist oder so. Und es gibt eigentlich gar kein Motiv. Und da hat sich das ja so entwickelt und ja, muss ich mich dann halt auch anschließen. Also wie Johannes in der letzten Folge sagte, auch hier viel passiert wieder, ja, ohne Kenntnis, dass der Zuschauer das halt direkt irgendwie verfolgen kann und muss sich sein Teil dazu dichten. Und auch die Sache mit dem Erkennen von diesen Verwandtheit, weil die sich irgendwie in Abwehrhaltung gehen, fand ich auch sehr seltsam und schwer nachvollziehbar, dass das so ist, weil gerade auch Haltungen, so ich sag mal verschränkte Arme, sind ja oft auch, ja, werden so abwertend gedeutet und muss aber auch gar nicht so sein. Das kann einem auch einfach nur bequem vorkommen und deswegen stellt man sich so hin. Das heißt nicht automatisch, ich mag dich nicht, geh weg. Und ja, deswegen fand ich das sehr seltsam und ja, dann das Ende, wie gesagt, mit diesem Schraubstock und so, also das war wirklich schon so ein bisschen Horrorfilm, muss ich sagen, also das habe ich auch echt nicht erwartet in so einer Conan-Episode. Ja, der Täter hat dann natürlich sehr gezögert und es kam dann eben nicht zu dem unschönen Ende, sonst wäre Conan auch nicht in der Altersstufe eingestuft worden. Ja, aber am Ende wurde das alles dann alles irgendwie aufgedeckt und so. Und ja, wie Johannes sagt, alle sind irgendwie glücklich. Und ja, aber trotzdem, wie gesagt, kommt es bei mir nicht auf eine bessere Bewertung als 2 von 5 hinaus. Wenn ihr da mit reinschauen wollt in die Episode, könnt ihr das gerne tun. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, nee, war jetzt nicht so sehenswert, die Episode. wen es interessiert, der Beruf hat keine Zukunft. In Zukunft sollen schon die Eier durchleuchtet werden und dann geguckt nach dem Geschlecht und bevor die ja, Küken ausgebrütet werden, schon geguckt werden, welches Ei welches Geschlecht hat. Also ja, so ganz zukunftsträchtig ist der Beruf wahrscheinlich nicht. Da können wir alle froh sein, dass die Industrie einen besseren Weg gefunden hat, um die ganzen männlichen Küken um die Ecke zu bringen, die für sie keinen Profit bringen. Toll, wie das alles so funktioniert in unserer Industrie. Als nächstes kommen wir zu Episode 1064, die letzte Liebeschance der träumerischen Dame. Und darüber erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen etwas. Sonoko, Ran und Connen sind in einem Einkaufszentrum unterwegs, wo es einen ganz angesagten neuen Datespot gibt. Und da sehen sie neben ganz vielen jungen Paaren eine alte Dame, die ganz alleine da sitzt. Und Sonoko denkt natürlich das Naheliegendste. Die Frau ist senil und weiß nicht mehr, was los ist und hat sich hier irgendwie verlaufen. Und will ihr dann irgendwie helfen. Aber dann kommt tatsächlich doch ein Mann zu ihr und der ist 34 Jahre jünger als sie. Sie ist 78, er ist 44. Und so ist ganz so, ach so, sie haben ja auf ihren Sohn gewartet. Und dann sagt sie, ach, mein Sohn, nein, nein, das ist mein Freund, den habe ich bei einer Matchmaking-Party kennengelernt. Und dann ist natürlich die Verwirrung ganz groß. Sonoko, Ran und Con hängen dann so ein bisschen darum, weil sie sie ja angesprochen haben. Und dann der Mann macht ihr Komplimente, die machen zusammen ein Selfie und sie weiß, oh, Smartphones, das kann Fotos machen heutzutage. Und der Mann kauft ihr dann eine Kette und bezahlt das kontaktlos mit einer App wahrscheinlich. Und auch, da kann auch bezahlen, toll. Aber Sonoko bleibt skeptisch und sagt, die Frau ist offensichtlich reich, so wie sie angezogen ist. Und sie versuchen sie hier irgendwie abzuziehen, weil sie von Technik keine Ahnung hat. Und irgendwie wollen sie um ihr Geld betrügen. Und dann sagen sie irgendwie gleich, sie haben irgendwie eine kranke Tochter und brauchen Geld und wollen sie dann nur ausnehmen. Und der Mann wird dann verdrießlich und es stellt sich raus, er hat tatsächlich eine kranke Tochter. Und wegen der sind schon ganz viele seiner Beziehungen gescheitert. Aber bitte verurteilen Sie meinen Vater nicht. Sie gehen dann ins Krankenhaus zu der Tochter und die macht dann die Heulgeschichte. Und bitte, bitte, das ist doch, mein Vater kann doch nichts dafür und er will auch nie Geld von seinen Partnerinnen und so. Und er sagt, natürlich, verlass dich deswegen nicht, sagt die träumerische Dame. Und sie gehen dann weg. Ran, Sonoko und Con verabschieden sich dann von denen. Und sie fahren dann in so einem Auto weg, in so einem fetten Rolls-Royce-mäßigen Limo. Und Con kam dann aber was seltsam vor. Sie gehen dann ins Krankenhaus, Con geht dann ins Krankenhaus zurück und sieht dann, die Tochter ist weg. Und die Tochter hat sich, die vermeintliche Tochter, hat sich als Krankenschwester verkleidet und war gerade auf der Flucht, aber Sonoko kann ihr einen Schuh an den Kopf werfen und sie somit ausschalten und sie verhören sie dann. Und es stellt sich raus, der Mann ist tatsächlich ein Betrüger und zieht diese Masche auch oft durch und hat da schon ganz viel Geld mit eingenommen. Und die träumerische Dame ist sein neuestes Opfer. Sonoko, Ran und Con versuchen dann dem Auto zu folgen, was natürlich nicht ganz so einfach ist. Im Auto selbst will der Mann jetzt Nägel mit Köpfen machen und bittet die Frau dann darum, doch das Geld zu bezahlen, weil sie hat das freiwillig angeboten von sich aus. Natürlich. Und dann sagt er, na, wenn du es anbietest, dann, ich liebe dich ja so sehr, dann kann ich es ja auch annehmen. Und sie stellt ihm einen Scheck aus und fährt ihn zur Bank direkt. Und er geht dann rein und sie hat 300 Millionen Yen auf den Scheck geschrieben und er ist schon überglücklich. Plötzlich wird er dann aber in der Bank verhaftet und die Frau ist weg. Und Con hat dann aber was rausgefunden und konfrontiert sie in einer Tiefgarage. Denn die Frau hat den Betrüger betrogen. Denn sie hat heimlich sein Smartphone genommen und das gehackt. Denn sie ist gar nicht mit Technik unvertraut, sondern sie hat es eigentlich voll drauf und hat ihm sein Geld abgezogen, das bei einer anderen Bank abgeholt, tauscht gerade die Autos und will mit ihrem Chauffeur entkommen. Doch Conan konfrontiert sie und hat natürlich alles durchschaut, weil sie hatte eine Brille mit so blauem Glas, was Leute benutzen, wenn sie viel auf Bildschirme starren, damit die Augen davon nicht darunter leiden. Und die hatte sie auf, obwohl sie angeblich nichts mit Technik zu tun hatte. Da wurde Conan stutzig und sie hat den Betrüger betrogen, weil er hatte vorher eine Freundin von ihr betrogen und das war alles Rache. Und so wird die Frau dann von Con gestellt und ja, auch überführt. Und ja, das ist dann auch schon die Episode. Auch wieder ganz nettes Konzept, aber im Endeffekt alles furchtbar simpel, was da passiert ist. Also Con macht zwar so ein paar Schlussfolgerungen mit, oh, da waren keine Slipper auf dem Fußboden, weil die Tochter, die Kranke, hatte die Schuhe schon direkt an, damit sie gleich fliehen konnte. Und, ah ja, die Frau mit der Brille da und so. Und im Auto war es heiß, daher habe ich geschlussfolgert, sie wollten, dass er sein Jackett auszieht, um ihr das Smartphone klauen zu können. Naja, und ja, also irgendwie ein bisschen dünn alles. Das war schon zwar ganz cool dann so, wie die Frau dann sich am Ende als die Betrügerin, die den Betrüger betrügt, entpuppt hat und dann ihre Haare so entbindet und ihm die Kette, die er ihr geschenkt hat, so wegwirft. Und dann tritt Con so aus den Schatten und sagt, nicht so schnell. Und so, ich bin meines Zeichens Detektiv und so. Visuell ganz cool, aber wirklich inhaltlich ziemlich, ziemlich dünn. Oder wie seht ihr das? Ja, war schon sehr vorhersehbar und ja, im Prinzip, ja, war jetzt eigentlich nichts Neues. Gut, am Ende war es natürlich dann doch überraschend, also so die Wendungen, die sie halt eingebaut hatten mit der kranken Tochter, die dann doch nicht krank ist und dann, ja, am Ende halt das große Ganze mit der alten Dame, die dann doch irgendwie den anderen da reinlegen will. Und die ganze Zeit Bescheid wusste, das war schon alles so ziemlich cool. Und ja, war jetzt, es war jetzt nichts Anspruchsvolles. Und ja, also für mich muss ich sagen, in diesem Monat gehört die Episode mit zu den besseren Episoden. Einfach nur, weil es halt einfach eine nette Episode war, die man sich auch gut angucken konnte. Und wo jetzt nicht wie in den letzten beiden Episoden so irgendwie große Fragezeichen aufgetaucht sind, so, oh, wie, wo kommt denn jetzt die Erkenntnis her? Und auf einmal sind wir da und ja, das war, wie gesagt, das war alles eher leichte Kost. Man konnte, die war so eine Geschichte, der man folgen konnte. Und ja, mir hat das dann am Ende ganz gut gefallen, dass eben die Frau, die so am Anfang als Opfer dann dargestellt wurde, selber den Mann an die Polizei quasi ausgeliefert hat oder wer auch immer das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir erfahren gar nicht, wer die Polizei gerufen hat, aber dass sie dann halt am Ende wirklich selber sozusagen da die Zügel in die Hand genommen hatte und eigentlich den die ganze Zeit nur vorgeführt hat, das ja, fand ich schon, war sehr gut, hat mir gut gefallen und ja, die Episode, wie gesagt, finde ich, kann man durchaus mal gesehen haben und ja, deswegen, wie gesagt, wenn ihr sie gerne sehen wollt, dann würde ich sagen, schaut sie euch gerne an. Wenn ihr darauf verzichten möchtet, könnt ihr das natürlich auch tun, wenn ihr euch mit hier, mit unseren Bewertungen und mit der eigentlichen Episoden-News zufrieden gebt, dann ist das auch okay. Also ich muss sagen, wahrscheinlich tatsächlich eine der besseren, aber hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also es ist insgesamt auch hier, ich muss sagen, am Ende, das hat mir ganz gut gefallen, dass dann herausgestellt hat, dass sie auch nicht irgendwie so eine Gewohnheitsverbrecherin ist, sondern dass sie da wirklich so ein Motiv drin da hatte, dass ihre Freundin da irgendwie auch betrogen wurde von diesem Typen. Das hat mir ganz gut gefallen und dass sie sagte, ich bin noch nie über eine rote Ampel gegangen, aber jetzt, das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht. So, keine Ahnung, das wirkte sogar so tatsächlich ganz sympathisch. Also war sicherlich eine sympathischere Täterin in der Serie und das hat es eigentlich so, das hat so ein bisschen rausgehoben, fand ich. Und am Anfang fand ich auch gut, wie Sonoko gleich hingegangen ist. Ja, das ist ein Heiratsschwindler und so, das erkennt man doch sofort, wie sie da so vorgeprescht ist. Das fand ich auch gut. Also ja, ein bisschen unrealistisch wahrscheinlich, selbst für Sonoko-Verhältnisse, dass sie so ja, reingeht. Aber ja, insgesamt dann natürlich so falltechnisch hat man es, glaube ich, schon kommen sehen und dass auch diese kranke Tochter da, dass das nicht echt ist und so. Also das kam mir gleich alles merkwürdig vor. Von daher, ja, ist es so, wie es ist. Sicherlich eher einer der besseren, aber auch jetzt nicht im oberen Drittel. Also wahrscheinlich so genau in der Hälfte irgendwie. Eine kleine Sache, die ich zumindest noch loben erwähnen möchte, ist, wir reden ja hier nicht so oft über die japanischen Synchronsprecher und so, aber der Synchronsprecher von dem Schwindler da, von dem Mann, den fand ich gut, weil er hat mich richtig genervt. Also wie der da seinen Text hingesäuselt hat und dieses furchtbare Honey da zu der Frau immer gesagt hat mit seiner Stimmlage. Da ist richtig gut rübergekommen, was für ein Schmierlappen das ist. Also richtig schleimiger Typ irgendwie. Und da hat der Synchronsprecher sehr gut vermittelt, was das für ein ekliger Typ ist. Das wollte ich noch einmal lobend erwähnen. Wir kommen damit zu Episode 1065. Der Detektiv, der niemals schläft oder der nicht schläft oder wie auch immer man das übersetzen will. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Olli noch mal etwas. Ja, wir beginnen die Episode in der Detektei von Kogoro Mori, denn dort ist die Büroangestellte Kae Nishiwaki, die sucht den Kogoro auf und berichtet halt von seltsamen Ereignissen, die sie in den letzten Wochen heimgesucht hat. Und zwar wird wohl bei ihr eingebrochen, während sie halt nicht da ist. Und Kogoro fragt dann halt, ja, und was wurde gestohlen? Und dann sagt sie halt nichts, es ist eher das Gegenteil und berichtet dann halt, dass, wie gesagt, eingebrochen wurde, aber es wurde nichts gestohlen, sondern es wurde ihr immer irgendwas hingelegt. Das war beim ersten Mal eine CD von ihrer Lieblingsband, dann eine Woche, nee, zuerst war es nur eine einfache Tafel Schokolade, aber ihre Lieblingssorte. Dann war es eine CD von ihrer Lieblingsband und zum Schluss dann jetzt so ein riesiger Strauß Rosen. Und also der Wert steigert sich immer. Und dann ist ja halt auch seltsam, dass das alles Dinge sind, die sie halt irgendwie mag. Und ja, die Polizei hat sie nicht informiert, weil sie halt dachte, nee, die Geschichte ist viel zu seltsam. Die Polizei wird da eh nichts machen können. Deshalb ist sie zu Kogoro gegangen, um ihn halt zu engagieren. Und ja, dann sagt er sich, okay, den Fall übernehme ich, dann fahren wir doch mal zu ihrer Wohnung hin, sehen uns mal vor Ort so ein bisschen um. Und ja, dann sind sie dahin unterwegs. Und dann, ja, kommen sie dann an, beziehungsweise Conan fragt auf der Fahrt noch, ob sie denn die Schlösser ausgetauscht hat, weil wenn da einer einbricht, ist das ja wohl immer eine gute Maßnahme. Und die Frau sagt dann nur, ja, hat sie überlegt, aber sie wollte halt erst Kogoros fachlichen Rat einholen, bevor sie da irgendwas macht. Vielleicht kann der ja schon alles aufklären. Und dann sind sie halt bei der Wohnung von der Büroangestellten angekommen. Und als sie dann ihre Wohnung öffnet, steht da plötzlich so ein riesiger Koffer im Flur. Und ja, der stand natürlich vorher noch nicht da. Und jetzt ist ja Coron mit dabei. Dann öffnet er diesen Koffer und in dem Koffer befindet sich eine Leiche. Und das ist nicht nur irgendeine Leiche, sondern es ist die Leiche ihrer Chefin. Und dann wird natürlich jetzt die Polizei informiert und Megure ist da und ja, dann beginnen sozusagen die Ermittlungen, ja, um überhaupt erstmal rauszufinden, warum wurde die Chefin umgebracht und wie ist sie in diesen Koffer gekommen und warum ist der Koffer dann bei der Frau gelandet. Dann, ja, beginnen sozusagen die Ermittlungen. Sie ermitteln, dass die Frau mit einem Schlag getötet wurde durch einen stumpfen Gegenstand. Und wann die Tatzeit war, und dann findet sich ein Abhörgerät in der Wohnung von der Frau, und Kogoro sagt dann gleich: Aha, hier Abhörgerät, daher wusste der Täter, wann sie nicht zu Hause sind und was so ihre Lieblingsgegenstände sind, die sie so mögen, und so hat er die ausgehorcht. Und dann werden natürlich noch jede Menge Leute befragt, und die Frau sagt halt auch: Ja, sie mochte ihre Chefin nicht besonders, weil die war wohl sehr streng zu ihr. Und naja, ist ja nicht unbedingt gleich ein Grund, dass man jemanden umbringt. Aber wir haben schon andere kuriose Fälle gehabt hier und Gründe. Ja, dann werden noch die weiteren Anwohner befragt. Und ja, dann gibt es da noch eine Mieterin, eine ältere, die Frau Kinoshita. Die ist immer sehr informiert und treibt sich da immer recht rum in dem Wohnblock und ja, fungiert hier so ein bisschen als ältere Dame mit Auskunftsfaktor, sage ich mal, weil sie erzählen kann, dass nachts um 2 da jemand mit einem großen Koffer irgendwie über den Parkplatz geschlendert ist. Und dann weiß die Polizei, okay, dann muss die Person ja irgendwie den Koffer vorher irgendwo versteckt haben und dann später, als die Frau arbeiten ging, der da eingebrochen sein und den Koffer deponiert haben. Conan findet das alles so ein bisschen, ja, seltsam und auch Chiba sagt, ja, aber so ein Koffer ist ja nun nicht mal irgendwo, dass man den im Treppenhaus lagern kann. Also, ja, macht die Polizei mit den Ermittlungen weiter und ja, dann meint Conan auch, ja, könnte ja auch noch ein weiterer jemand hier aus dem Haus sein und dann, ja, befragen sie eben, wie gesagt, die ältere Dame halt wieder, die dann, ja, einen Zeugen benennen kann, weil die Frau erzählt, dass sie vor kurzem ihren Schlüssel mal kurz verloren hatte. Und dann sagt die Frau, also die Ältere, ja, das wurde von dem Mieter hier, der da und da wohnt, gefunden. Und ja, dann wird die Klientin etwas nervös, weil sie halt den Mieter auch kennt und er sieht sie immer so komisch an. Und ja, dann wird der halt so ein bisschen befragt und dann sagt er halt, ja, aber für die Tatzeit hat er ein Alibi, weil da war er mit einem Kumpel was trinken. Das wird auch bestätigt. Und ja, was aber entsprechend dann auch gefunden wird, ist sozusagen der Tatort, wo die Frau ermordet wurde, bevor sie halt in den Koffer gebracht wurde. Und an diesem Tatort wurde das Feuerzeug von dem Mann gefunden, der angeblich in der Bar saß. Und ja, dann ist sozusagen die Frage, was ist denn da passiert? Cogoran ist stetig der Meinung, ja, es deutet alles irgendwie auf diesen Typ hin, weil erstens hatte er den Schlüssel gefunden, konnte also einen Zweitschlüssel machen lassen, was er halt abgestritten hat. Und dann sagt er halt, das Feuerzeug wurde da gefunden, deswegen muss der Mann da was mit zu tun haben. Und ja, dann beginnt er sich da so ein bisschen in seiner ja, Ermittlung weiterzufahren. Und dann kommt eben auch noch raus, dass der Mann an dem Tag, wo die Frau dahingestellt wurde, da hatte der frei. Also hatte der ja jede Menge Gelegenheit. Kokoro schießt sich also richtig auf den ein und konfrontiert ihn dann auch direkt, als er ihn zufällig auf der Straße trifft, weil sie vorher noch mit der alten Mieterin auch nochmal gesprochen haben, die ihm so ein bisschen was erzählt hatte über den Mann. Und dann, ja, konfrontiert ihn Kogoro direkt mit seinem Verdacht und dann sagt er halt, ja, nee, warum ich halt die Mieterin immer so ansehe, weil sie ihn an seine verstorbene Schwester erinnert und ja, deswegen und ja, Kogoro ist aber irgendwie immer noch der Meinung, dass er sein Alibi halt gefälscht hat. Und ja, Conan ist da inzwischen schon anderer Meinung, weil er halt sagt, okay, wenn der Mann gar nicht in die Frau verliebt ist, weil er sie ja so ansieht, nicht wegen der Liebe, sondern eben wegen seiner verstorbenen Schwester, dann scheidet Liebe als Motiv also aus. Sprich, diese ganzen Geschenke, die der Frau gemacht wurden, haben auch nichts mit einer Liebesbeziehung zu tun, die der Typ halt ihm gegenüber da, also der Frau gegenüber, schenkt. Und Kokoro sagt halt, nein, es deutet alles auf den hin. Der hat da was mit zu tun. Ich werde sein Alibi schon irgendwie knacken. Und naja, dann Conan macht sein eigenes Ding. Telefoniert dann nochmal mit Takagi als Kogoro und bittet ihn da auch wieder was zu überprüfen. Und dann bittet, ja, Kogoro sozusagen alle in den Park, oder ja, ist das ein Park oder so, halt vor, auf das Grundstück vor diesem Wohngebäude halt. Da spielen auch so ein paar Kinder und dann kommen die da an und Kogoro ist dann mit Conan auch da und sagt, oh, Herr Kommissar, Sie haben mich herbestellt. Dann klären Sie mich mal auf, was Sie rausgefunden haben. Und dann will Conan Kogoro wieder schlafen schicken, um den Fall aufzuklären. Allerdings kommt dann ein unglücklicher Umstand, dass eben ein Baseball von den Kindern, die da spielen, diese Betäubungsnadel abfängt. Und Conan kann dann Kogoro nicht schlafen schicken, kann somit auch den schlafenden Kokoro nicht durchziehen und muss jetzt irgendwie anders den Fall aufklären und ja, beginnt dann sozusagen damit irgendwie Hinweise einzustreuen und auch direkt sein, das sozusagen, dass dann Kokoro letztendlich doch irgendwie selbstständig auf diese Lösung kommt des Falles, wie das denn da alles abgelaufen ist und wer denn der Täter ist und ja, wo die ganzen Geschenke herkommen. Das kann er dann tatsächlich doch alles selber aufklären. Und ja, ich werde es an dieser Stelle mal nicht verraten, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber wir können gleich natürlich noch über die Episode sprechen und da kann ich nicht garantieren, dass das vielleicht dann nicht doch aufgedeckt wird. Also von daher schauen wir mal, wie die letzte Episode in diesem Monat hier abgeschnitten hat und ob die jetzt alles nochmal rausreißt und wir sagen, boah, das ist die beste Episode in dem Monat. Die müsst ihr gesehen haben. 5 von 5, keine Ahnung was. Also so gut war sie jetzt nicht. Ich würde sie jetzt auch eher so in die Richtung einordnen, wie die letzte Episode war halt okay und sticht hervor, weil sie nicht so blöd war wie andere Episoden davor. Allerdings muss ich sagen, was mich verwirrt hat, ist, dass hier so ein großer Teil der Handlung und auch vom Titel und so hier auf dieses Kuro schläft in diesem Fall nicht verwendet wird und auch das Conan, wo dann das alles schief geht und der dann Kuro dann so diese lustige Szene hat, wo er eben so ein bisschen so boxt und sagt, geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen. Das ist halt albern, weil es ist ja nun wirklich nicht bei Episode 1065 der erste Fall, wo das mal passiert ist, dass Kuro nicht schläft wegen dem Unfall. Und das haben wir schon vor 700, 800, 900 Folgen gehabt. Und seitdem natürlich auch ganz viele Fälle, wo Kuro einfach nicht schlafen geht und Conan ihn mit Hinweisen dahin lenkt. Wir hatten sogar mal einen Fall, wo Conan das gemacht hat mit Zeichensprache, weil er nicht sprechen konnte. Und ganz viele Fälle mit anderen Detektiven, wo Kuro gar nicht nötig ist. Und dass das hier jetzt so der große Fokus, oh, Kuro löst einen Fall ohne zu schlafen, also wow, das hatten wir halt schon so oft in der Serie, das ist ja jetzt halt wirklich nichts Besonderes. Also, wieso sie da in dieser Folge entschlossen haben, da am Ende so den Fokus drauf zu legen und sogar die Episode danach zu benennen, irgendwie, das habe ich gar nicht verstanden. Also, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Das hätte Conan einfach wie immer machen können. Und dann hätte man immer noch den Fall gehabt, der halt okayisch ist. Ja. Also so, von daher, dieser ganze Fokus fand ich kurios. Macht natürlich, also es macht die Episode schon so ein bisschen schlechter. Aber wenn man mal davon absieht, dann war es okay. Also ja, vielleicht so mit das Beste diesen Monat, weil der Monat halt echt nicht toll war. Ja, würde ich widersprechen. Also, ich fand halt, was die Episode schlecht gemacht hat, war, dass sie in dem Moment, wo sie sagte, sie ging nicht zur Polizei, hatte ich sie in Verdacht. Und in dem Moment, wo der Koffer aufgemacht wurde und ihre tote Chefin drin lag, ja, da hatte ich die Bestätigung für mich. Von daher war das alles insgesamt sehr vorhersehbar, wie ich fand. Ja, und dann noch vielleicht, weiß nicht, so also war jetzt auch nicht irgendwie besonders humorvoll insgesamt alles. Ja, so die strickende Oma, die war ganz schrullig, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, war das jetzt alles dadurch, dass es so vorhersehbar war, fand ich es nicht so gut und würde insgesamt sagen, ja, eher auf jeden Fall auch ein bisschen eher schlechter als die vorherige Episode tatsächlich. Und ja, was besser war, war auf jeden Fall, dass man es alles nachvollziehen konnte. Also es gab jetzt, glaube ich, nichts, was groß offscreen irgendwie erledigt wurde, sondern es gab alle Hinweise onscreen. Das war gut so, so soll das sein. Und ja, aber ansonsten, ja, ob es jetzt wirklich die beste war, weiß ich nicht. Ich würde es eher noch schlechter einstufen als die vorherige, aber gut, das ist dann Geschmackssache. Ja, genau. Also bei mir, ich stelle die Episode mal auf die gleiche Stufe wie die letzte mit der träumerischen Dame, also hier im Mittelfeld mit 3 von 5 Koffern, weil, ja, muss sagen, also es fing sehr interessant an, muss ich sagen, dieser Fakt, dass da eingebrochen wird und dann tatsächlich Gegenstände dagelassen werden, also war schon sehr interessant und bietet Potenzial, herauszufinden, halt warum das denn passiert. Das hat sich ja dann recht schnell auch ja dramatisch entwickelt mit der Leiche und ja, war dann aber auch alles so ein bisschen ja seltsam während den Ermittlungen halt. Einmal hat sie ja auch direkt gesagt, ja, ich mochte meine Chefin nicht wirklich besonders, aber ja. Gut, dann wurde sie nicht direkt irgendwie verdächtig und ja, Kogoro fand ich in dem Fall auch ziemlich, ja, weiß ich nicht. Also er war wieder so typisch Kogoro, eher der nicht schlaue Ermittler, sondern eher der sture, ja, nicht einsichtige Mensch, sage ich mal, weil halt, obwohl der Mann ein Alibi hat, wird zwar sein Feuerzeug gefunden und trotzdem ist Kogoro da so starr und beharrlich und sagt, nein, da wurde sein Feuerzeug gefunden am Tatort. Der Mann hat was damit zu tun. Egal, ob der ein Alibi hat oder nicht, der hat was damit zu tun. Das war einfach nur so, weiß ich nicht. Also, nee, das fand ich nicht gut. Also, und ja. Und dann auch gegen Ende, wie Lasse halt schon sagte, dass Kogoro halt nicht schläft oder in Schlaf versetzen kann, fand ich halt in dem Moment da nicht gut. Das ging schief und Conan dann, oh mein Gott, es hat nicht geklappt. Was mache ich jetzt? Der Fall muss aufgeklärt, aber ich weiß nicht wie. Dass er da nicht wusste, wie er das. Und dann ein paar Stellen später, nachdem er dieses mit dem, ich klopf dem auf den Kopf und er schläft nicht, da fällt ihm dann plötzlich ein, ja, okay, dann leite ich ihn eben mit Hinweisen dahin. Das ist jetzt nichts, was er nicht schon mal gemacht hat und wo er vorher diese Panik schieben musste, dass er gar nicht weiß, wie er den Fall jetzt aufklärt. Also, als das daneben ging, habe ich so gedacht, ey, warum ist der denn jetzt so panisch? Der hat das doch schon mal gemacht, dass der da irgendwelche Hinweise einstreut oder so. Denn diese Szene hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil danach kam es ja dann auch, dass er gesagt hat, okay, dann leite ich ihn da eben hin. Da hat es das davor überhaupt nicht gebraucht. Und ja, ansonsten auch, ja, muss ich dann auch tatsächlich sagen, hat mich dann am Ende überrascht, dass eben der Detektiv, der nicht schläft, dass es halt Kogoro ist. Weil ich so am Anfang, wo ich nur den Titel gehört habe, habe ich so gedacht, naja, das kann ja nicht Kogoro sein, weil der löst ja die Detektivfälle immer im Schlaf und in der Füllerfolge wird er auch wahrscheinlich der schlafende Kogoro wieder sein. Also muss das ja irgendein dritter Detektiv sein oder so. Aber das war es ja nicht. Es war ja dann tatsächlich wirklich Kogoro. Und ja, wie Lasse schon sagte, dass man da dann sich groß aufhängt, dass Kogoro mal nicht schläft und die Betäubungsprozedur schlägt fehl. Das ist jetzt wirklich nichts Neues und ja, hat jetzt Conan auch nicht so in die Bredouille gebracht. Am Ende hat's dann ja geklappt und dann war ich doch so ein bisschen, ja, überrascht, dass Kogoro dann doch alles alleine rausgefunden hat, nachdem Conan ihm nur recht wenige Hinweise geben musste. Aber gut, ganz so, ja, ich sag mal, unschlau ist unser Kogoro dann ja doch nicht. So ein bisschen was hat er ja auch drauf, wenn auch eher selten. Und ja, ansonsten war das Ganze in aufgearbeitet dann eigentlich nur noch gut für den Abschlussgag da am Ende, wo Kogoro dann am Telefon ist und sagt, ich bin jetzt nicht mehr der schlafende Kogoro, ich krieg das so alles hin, glauben Sie mir. Und Conan macht sein, oh nee, bitte nicht, weil das war so schon anstrengend genug. Ja. Also von daher, ja, wie gesagt, ist mein Fazit, es ist eine Episode, kann man sich gerne angucken, gehört für mich mit zum Mittelfeld und deswegen würde ich hier dann sagen, schaut gerne selber rein, wenn ihr möchtet. Ansonsten habt ihr ja die Zusammenfassung und unsere Meinungen hier und ja, so viel dazu. Gut, das war ja nicht der beste Monat. Gucken wir mal auf den Dezember. Da hatten wir jetzt am 3. Dezember, also wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, gestern die Ausstrahlung von Episode 1066, bis der Tod uns scheidet. Es geht also mal wieder um das Thema Hochzeit. Hatten wir in Detektiv Conan in letzter Zeit ein bisschen mehr. Dann haben wir am 10. und am 17. Dezember zwei Remaster, nämlich von Episode 140 und 141, Schüsse im Stadion. Der klassische Fall von damals wurde schon mal 2012 remastered, jetzt schon wieder, warum auch immer. Und das lässt dann nur noch den 24. Dezember als nächstes Datum für eine Episode zu, wo wir noch nicht wissen, was da kommt. Um Silvester, Neujahr rum macht der Anime normalerweise mal eine Pause, also wahrscheinlich am 31. Dezember kommt dann keine Episode. Das heißt wahrscheinlich dann auch keine Kanon-Episode mehr dieses Jahr, außer sie bringen die letzte Wild Police Story-Episode dann jetzt irgendwie am 24. Dezember, um das endlich irgendwie abzuschließen, keine Ahnung, aber Naja, das sind dann erstmal die Ausblicke für nächsten Monat und wahrscheinlich mit Manga-Fällen wird es dann erst im Januar oder später weitergehen im Anime. Und damit sind wir mal wieder angekommen am Ende eines Concast News Podcasts, dem letzten News Podcast in diesem Jahr. Ihr kennt ja das Prozedere vielleicht aus unseren letzten Jahren. Am Ende von Dezember gibt es keinen News Podcast, sondern da gibt es unseren großen Jahresrückblick Podcast, wo wir das ganze Jahr Revue passieren lassen. Und den nächsten News Podcast gibt es dann Ende Januar. Ich bedanke mich fürs Zuhören an diesem Podcast, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, und verweise nochmal auf unsere Online-Präsenzen connews.org. Da findet ihr alle möglichen News rund um Detektiv Conan, die wir euch präsentieren können. Crunchyroll, Manga, Film 26, wenn da irgendwas passiert, dann sagen wir es euch. Auf conforum.org könnt ihr mit anderen Leuten über die aktuellen Themen diskutieren. Auf conwiki.org haben wir ein tolles, großes, umfängliches deutsches Mitmach-Wiki rund um Detektiv Conan, alles was Gushu Aoyama angeht, angelegt. Macht da gerne mit oder lest etwas nach, wenn ihr etwas wissen wollt. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann könnt ihr das tun auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr einen Kauf über unseren Amazon-Affiliate-Link tätigt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Reinhören. Auch ich bedanke mich bei euch sehr herzlich fürs Zuhören und ja, wünsche euch an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr, schönes Weihnachtsfest, wenn wir uns nicht mehr im Jahresrückblick-Cast hören sollten.